Das Problem bei Sonnenmusiken ist ja dann, dass man doch immer leicht für größenwahnsinnig erhalten wird, weil das Motto halte ein und überlege, dem würde ich mich natürlich sehr anschließen, ohne mich selber hier als Christusfigur inszenieren zu wollen. Ich wollte einfach dieses Osterfest, und jetzt kommt wieder ein großartig schönes Fremdwort, was mir gerade so eingefallen ist, wovon ich selber nicht ganz sicher bin, was das bedeutet, aber wovon ich mir schon sicher bin, dass es hier passt. Ich wollte einfach auch dieses Osterfest noch etwas perpetuieren in die Dienstagnacht hinein, und außerdem soll es ja heute irgendwie, oder das macht sich natürlich am besten hinterher, auch schon um Ostern gehen. Bevor ich jetzt aber richtig erkläre, worum es geht, erstmal noch eine kurze Musik zur geistigen Lage dieser Nation. Die hat mir irgendjemand reingesteckt, mit einem Brief an Jürgen Kuttner. Lieber Herr Kuttner, eine Freundin einer Freundin eines Frankfurter Museums gab mir zum Anlass einer Präsentation unserer CD ihre Anschrift. Dann habe ich die CD gekriegt und dachte, Gott, oh Gott, sieht die scheiße aus. Du hast ja wirklich einen schlimmen Ruf, was die Musik betrifft. Die Brüder Lehanka, Hausmusik, ein ganz gruseliges, debiles Farbfoto da drauf. Und dann sind das alles so Songs wie Am Brunnen vor dem Tore, 10 kleine Negerlein, kein schöner Land in dieser Zeit, Stille Nacht, Heilige Nacht, Guten Abend, Gute Nacht, oh, wie wohl ist mir am Abend und so. Da dachte ich, oh, schmeiß sie bloß weg. Und dann habe ich das mir neulich doch wieder über den Weg gelaufen und dachte, wirst du mal rinhören? Und dann habe ich ein bisschen genauer hingekickt und dann steht da schon Museum für moderne Kunst Frankfurt am Main. Und dann habe ich noch genauer hingehört und habe gedacht, ist ja echt großartige Musik. Und so großartige Musik, die muss natürlich so scheiße aussehen, sonst kapiert's ja keiner. Die Brüder Lehanka mit Kein schöner Land in dieser Zeit. Thank you. wenn man das gehört hat, jetzt sind noch gleich besser. Das waren die Brüder Lee Hanker mit der Platte Hausmusik, auf der so 10 Musiken in einer halben Stunde ungefähr versammelt sind. Wunderbar, großartig, sieht total scheiße aus, ist aber eine großartige Platte. Ich bin ja mal ein bisschen, ich werde mal vielleicht vorsichtig, aber damit ihr jetzt Bescheid wisst, worum es geht, ist natürlich Sprechfunk, ist, wir telefonieren da miteinander und ich will mal vorhin schnell die Telefonnummer durchsagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, durchsagen lassen natürlich, oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, da ich ja immer ein bisschen unsicher bin, was die Dramaturgie der Sendung betrifft, will ich mich, und ich merke schon immer, dass ich am Anfang natürlich eigentlich immer nur quatsche und so, ohne dass aber telefoniert wird, sondern dann geht es immer erst nach halb nach den Nachrichten los und Kollegen raten jetzt, ey, da muss man so Talkradio machen, zack, zack, müssen wir gleich los telefonieren. Da will ich jetzt einfach mal, damit es wirklich demokratisch wird und damit auch der Zuhörer zu Worte kommt, vielleicht einfach schnell mal abfragen, ob denn das sehr, hallo? Ja, hi, guten Tag. Hi, wer bist du? Ja, Sven. Sven, ich habe jetzt nur noch mal eine kurze Frage. Wir können jetzt nicht lange telefonieren. Wie findest du das, wenn am Anfang erstmal so ein bisschen rumgequatscht wird? Also wenn ich so verschiedene Sachen ansage und so. Wie, ne, ist völlig okay. Erstmal ein bisschen quatschen, Musik. Ja? Hebt immer den. Erstmal ein bisschen was erzählen, dass man als Zuhörer sich eintunen kann. Ja, genau so sieht's aus. Sag mal, wie heißt die Scheibe nochmal? Also die sind ja völlig, völlig abgefahren. Ey, die sind total super. Ja. Die heißen Die Brüder Lee Hanker. Lee Hanker. Lee Hanker. Die Brüder Lee Hanker. Ja. Und der Titel heißt Hausmusik. Brüder Lee Hanker. Gut, alles klar. Ja, und so ein Label steht hier ja nicht, Feuersee Records. Ja, gut. Na, dann muss ich mal gucken. Ach, ich kann hier noch, soll ich eine Telefonnummer durchgehen? Vertrieb Achenbach Art Edition GmbH. Ja, gib mir die ja? Nummer. Die sitzen offensichtlich 0211. Was ist denn das? Wo ist denn das? Kenn ich irgendwo. 0711 ist Köln. Ja. 0211 ist was anderes. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, hier steht es ja auch, Düsseldorf. Ah, kick an sich. Also 0211 für Düsseldorf und dann 408. 408. 9031. Gut. Ja, 0211 408 9031, die Brüder Lee Hanker Hausmusik. Gut. Aber du findest es erstmal okay, wenn am Anfang ein bisschen Belehrung für die jungen Menschen stattfindet. Ja, richtig, richtig nett. Das ist super, vielen Dank. Gut, alles klar, tschüss. Ja, der Hörer ist zu Wort gekommen und der hat genau das gesagt, was ich hören wollte. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Der, wieder der Hörer. Tag, wer bist denn du? Hörer. Hallo, hier ist Daniel. Daniel? Hallo, Kuttner. Hallo, Daniel. Ich habe jetzt nur mal, hab die Frage eigentlich schon gestellt. Wie findest du das, wenn er noch ja nicht gleich am Anfang, ist zwar Talk Radio, aber noch ja nicht lostelefoniert wird, sondern wenn erstmal ein bisschen belehrende Bemerkungen kommen? Ja. Mhm. Ja, findest du okay? Ja. Prima, das wird richtig eine repräsentative Erhebung, die ich hier mache. Ich danke dir für deine Meinungsauskunft. Das ist ja sowieso relativ modern, Telefonumfragen. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Damian. Ja, hier ist Mnet. Und wir wollten jetzt mal wissen, wie Sie das einschätzen, wenn der Kollege Kuttner im Radio am Anfang immer die erste halbe Stunde überhaupt ja nicht telefoniert, sondern immer bloß so Zeugs erzählt. Zeug erzählt, naja, also eigentlich ist es ja besser, wenn da was geredet wird. Wenn was? Wenn da was geredet wird. Wenn der Hörer was sagt? Naja, das auch. Ja, na, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt auf der einen Seite ist das, was ich sage. Ja. Und auf der anderen Seite ist das, was der Hörer sagt. Ja. Und du hast jetzt die Wahl. Tja. Wenn ich objektiv abwägen würde, wäre natürlich das, was du sagst, besser, aber... Danke! Genau, also auch eine Bestätigung jetzt dessen, was ich hören wollte. Wunderbar, vielen Dank. Aber ich habe noch eine Frage. Vor halb wird nicht telefoniert, ja? Ja, was ist mit dem DD-Band los? Kommt es nicht mehr, oder was? DD? Oh, den muss ich wieder mal anrufen. Doch, doch. Das wird schon wieder kommen. Das war jetzt bloß so Blackout-mäßig von mir. Ja. Das wird auch bald wieder mal Expertengespräche geben. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, das ist bloß meine Faulheit auch. Teilweise ist es meine Faulheit. Okay. Aber ich finde, das ist, also dadurch wird das eben auch Radio mit menschlichem Antlitz. Ach so. Ja, wenn die Typen im Radio faul sind und als solche zu erkennen, die sind ja alle faul, aber vielen merkt man es nicht an. Okay, vielen Dank. Ich muss schnell noch weiterfragen. Tag, wer bist denn du? Huch. Ja. Hallo? Hallo, na, ich schmeiß dich jetzt raus. Ja, da war ich doch schneller. Tut mir leid. Hallo? Hi, hier ist Bernd. Tag, Bernd. Ich wollte dich ja jetzt mal fragen, wie du das findest, wenn ja nicht von Anfang an telefoniert wird. Ja, super, also okay. Findest du prima. Ja. Schön, vielen Dank. Wäre jetzt toll, wenn noch eine Frau dabei wäre. Hallo? Ja, hallo? Keine Frau, hallo? Oder war das doch eine Frau? Um Gottes Willen, jetzt hat ein Fehler gemacht. Hallo? Hallo, ich bin leider auch keine Frau. Ah, tut mir leid, ich muss jetzt nochmal eine Frauenstimme, damit das eine wirklich repräsentative Umfrage wird. Bist du eine Frau? Der hebt sich nicht mal Mühe, eine Frau zu sein, so ein Idiot. Hallo? Hallo. Ja, du bist eine Frau. Ja, hallo, hier ist Claudia. Ach, du bist aber gleich eine extrem nette Frau. Hallo, Claudia. Ich wollte ja, du hast jetzt sicher schon mitbekommen, worum das geht. Ja, ich habe mitgekriegt. Ich mache jetzt Zielgruppenanalyse, eine Markterhebung. Ja, also ich finde es eigentlich nicht immer ganz so gut, wenn du so vorher noch so ewig quatscht. Findest du nicht schön? Du findest gleich gut, wenn gleich lostelefoniert wird. Nee, das auch nicht, aber du sammelst immer so viel blödes Zeug zum Anfang. Ey, das geht hier voll über Sendung. Du musst jetzt doch, da war ich ein bisschen voreilig mit der netten Frau. Ja, aber ansonsten, die Sendung da letztens hier mit diesen Liebeserklärungen fand ich echt irre, ja? Ja? Ich nicht. Ja. Muss ich ehrlich mal sagen, es kam mir wirklich viel zu wenig interessante, schöne Liebeserklärungen. Ja, genau, darum ging es mir. Aber du hast selber, warst du wahrscheinlich irgendwie nicht so in der Lage. Ja, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Du hast nämlich unheimlich, also sofort immer abgebrochen und abgeblockt da irgendwie. Naja, weil die wollten, wie ich, irgendwas über Glasreiniger reden, aber nicht über Liebeserklärungen. Ja, du hast sie gar nicht zu Wort kommen lassen. Naja, weil sie nichts zu erzählen hatten. Das ist doch aber auch meine Funktion hier. Nachdenken, unsichere Kichern, aber das macht, also das ist dann wieder eine Hörerin mit menschlichem Antlitz. Ja, ich bin das erste Mal durchgekommen. Ah, das ist gemein, wa? Ich danke dir sehr für deinen Anruf, trotzdem du nicht das gesagt hast, was du sagen solltest. Ja, aber ansonsten red ruhig weiter, ne? Ja, vielen Dank, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir jetzt noch eine Frauenstimme. Hallo? Ja? Ja. Ja, ist keine Frau, wa? Ist überhaupt keine Frau, oder? Schon scheiße, ne? Oh, das ist total eklig. Ja, wa? Ja. Geht dir manchmal auch so, dass du lieber eine Frau wärst, außer jetzt in so einer Situation? Ja, eigentlich weniger. Eigentlich weniger? Eigentlich weniger. Du bist echt so ein Kerl zu sein? So ist es, ja. Ja? Ja. Ach, ich kenne eine Frau, die sagt, Männer stinken und die hat irgendwie recht. Ja, naja, man riecht nun mal nach Schweiß, oder? Naja, wenn es Schweiß ist, hat man ja Glück gehabt. Okay, ja. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Tschüss. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo, hier ist da. Oh, nee, tut mir leid. Jetzt müsste nochmal eine Frau sagen, die das sagt, was ich hören will. Hallo? Hallo? Ja. Tut mir leid, bist du eine Frau? Nee, ich bin keine Frau, aber ich habe einen Pferdeschwanz. Das ist super. Hallo, du? Ja, willst du meine Schwester haben? Ja, ich hab deine Schwester, ja. Augenblick. Hey, Schwester. Ja, die kommt gleich. Mann, oh Mann. Die ist aber langsam. Hallo? Ja? Wie heißt denn du? Was? Ich heiße, wieso spricht denn da? Kuttner ist hier. Wer? Ist nicht so wichtig. Ist so ein Meinungsforschungstelefon. Ich habe jetzt nur mal eine Frage. Nehmen wir an, du würdest Radio hören. Hörst du manchmal Radio? Ja. Ehrlich? Ja. Und hörst du da auch manchmal so eine Telefonsendung, wo die immer so quatschen? Wo jemand am Studio sitzt und wo welche anrufen? Nee. Nie? Nee. Nee? Nie? Nee. Warum nicht? Weil die Anrufer immer nerven, ne? Zum Beispiel. Gut, da danke ich dir. Im Grunde hast du genau das gesagt, was ich hören wollte. Vielen Dank. Okay. Das war jetzt, tschüss, schönen Abend noch vom Fernseher. Ja, gleichfalls. Ja, tschüss. Das war jetzt eine repräsentative Umfrage. Die ist, sagen wir mal, von 10 Befragten und Befragtinnen haben sich 9 dafür entschieden, dass es durchaus okay ist, wenn am Anfang nur der Moderator, in diesem unglücklichen Fall bin ich das, einfach mal so vor sich hinredet, ohne dass gleich telefoniert wird. Und jetzt muss ich mal hier Alarm machen, dass der Kollege von der Technik das mitkriegt. Jetzt kommt der halbautomatische Anrufbeantworter aus der letzten Sendung. Das ist ja jetzt die Strategie, dass die Sendungen so miteinander verkettelt werden, dass man quasi in einer Sendung quasi immer 2 kriegt. Und wir werden jetzt hören, was die Leute auf dem Anrufbeantworter zur letzten Sendung gesagt haben. Und hier ist es dann. Die Geschichte von Himpelchen und Pimpelchen. Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen Berg. Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpelchen ein Zwerg. Sie blieben lange da oben sitzen und wackelten mit den Zipfelmützen. Doch nach 27 Wochen sind sie in den Berg gekrochen, schnarchen dort in guter Ruhe. Seid fein still und hört mal zu. On stage, right about this time, 25 years ago, the Newport Jazz Festival was in full swing. That incredible lineup that showed up. Not only Jimmy. Der halbautomatische Anrufbeantworter. Wenn ich den sehe, dann geht's ja noch. Aber wenn ich ihn höre, Mann. Das Telefon. Na, hier ist Bodo und ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass meine Liebeserklärung beim letzten Mal rausgeschnitten wurde. Und deshalb sage ich jetzt nochmal, ja, hier ist Olaf Radnitz, 12107 Berlin, Reißeckstraße 13. Ich möchte Geld verschwenden, ich möchte 2 Mark bieten für die Platte und den Telefonsong. Ganz am Anfang deiner Sendung. Hi Kutti, hier ist Moni nochmal. Ich wollte nur sagen, Heidi, melde dich bis nächste Woche, da müssen wir das Henrik-Stück einstudieren und keine Zeit verschwenden, also melde dich bei mir. Jetzt kann ich einfach was sagen, oder was? Aber es ist ein Problem, weißt du, dass man dann persönlich mit einquatscht. Ich habe jetzt mit einer Maschine gerechnet. Ich probiere es nochmal aus, weißt du? Ja, ich bin's nochmal. Zensierst du mich denn auch? Ja, jetzt ist Waldesruhe Erzferkel. Und ich habe gehört, in der letzten Sendung war jemand unglücklich, dass er nichts mehr aus Waldesruhe hört. Und da wollte ich bloß sagen, dass mir das eigentlich genauso geht. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich wollte mal sagen, ich finde das irgendwo nicht nur Geld, sondern auch Gedankenverschwendung, hier auf den Halbautomatischen zu sprechen, da das ja dann sowieso erst wieder nächste Woche abgespielt wird und damit dann irgendwo aus dem Thema fällt. Obwohl ich das andererseits nicht schlecht finde, dass das erst nächste Woche am Anfang dann gespielt wird. Ja, hallo Kutte, hier ist Sasch. Ja, ich wollte dich mal fragen, warum du keine Musik mehr unter den Talk legst hier. Früher war das viel besser. Hi Kuttner, ich wollte dir nur mal sagen, dass ich dich jetzt gerade leider nicht hören kann, weil ich mich auf meine Mathe-Klausur vorbereite. Aber ich freue mich tierisch auf nächsten Nachmittag, weil dann kann ich mir nämlich die Kassetten anhören. Ja, hallo Kuttner, ich wollte dir nur sagen, dass es nicht Atropie heißt, sondern Atrophie. Muskelatrophie und Muskeldystrophie. Kikeriki. Kreifsasa, tralala, Himpelchen und Pimpelchen sind wieder da. Wird er immer schlimmer, finde ich. Irgendwie, er wird immer so... Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Pitti Platsch der Liebe hat eine große Rübe, hat einen dicken Bauch. Und den kriegen wir auch. Guten Appetit. Ja, wir essen wie die Spatzen, bis uns die Bäuche platzen. Das war sehr nett nochmal, dass die 2 entscheidenden Kinderverse da gekommen sind. Das war der halbautomatische Anrufbeantworter von der vorigen Woche. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt muss ich ganz schnell wahrscheinlich ein kurzes Thema erklären, damit wir danach die Nachrichten richtig lostelefonieren können, weil ich vorher noch ein bisschen Musik spielen müsste. Thema heißt also, das ist ganz klar, nachdem, ich weiß nicht, ob ihr Zeitung gelesen habt, da sind ja lauter Osterunfälle passiert. Zum Beispiel dieses wunderbare, und da bin ich ja froh, dass ich, dass mich 48 Stunden von dem Ereignis getrennt haben, das wunderbare Girard Philipp, an dem hier am Wochenende dieses Low Beat Poet Festival stattfand, ist abgebrannt. Da bin ich ziemlich traurig darüber. Kann man nichts machen. Kann man höchstens jetzt als, möglicherweise sollte ja so eine Brandstiftung gewesen sein, das wäre natürlich echt die Arschloch-Variante, aber man kann daraus lernen, man kann das als Thema nehmen und ich würde euch nach euren eher privaten, also wo jetzt nicht weit abgebrannt ist, nach privaten Osterunfällen fragen, weil ich glaube, so eine Osterzeit, mehrere Feiertage, geballt hintereinander, die bergen ja die Gefahr in sich, dass ich zum Beispiel Paare, die rüber einschlagen, dass irgendwelche Sachen geschehen, einfach weil man so viel Zeit hat, sich mit Haushaltsgegenständen, Haushaltsgeräten und sowas zu beschäftigen. Man hat nie so viel Zeit, wie zum Beispiel zu Ostern, lange Zeit am Fernseher rumzufummeln oder zack, zack, kommt man möglicherweise schon mit dem Finger an den Stecker oder an einen Kontakt, wo man nicht hinkommen sollte. Wenn euch sowas passiert ist und wenn es ein bisschen mehr ist, als dass euch jetzt ein Ei runtergefallen ist, dann wäre es ja schön, wenn ihr hier anrufen würdet, könnten wir nachher richtig großartig miteinander telefonieren. Vorher muss ich aber noch was anderes machen, was ich eigentlich in der letzten Sendung machen wollte, nun muss es in dieser Sendung sein, tut mir leid, ich wollte nochmal 2 großer Toter gedenken, die auf dem ersten Blick überhaupt ja nichts miteinander zu tun haben, die nur beide in der ersten Aprilhälfte gestorben sind, der eine vor 65 Jahren und der andere 64 Jahre später, den anderen kennt er sicher, den einen könnt ihr euch jetzt anhören. Es handelt sich um Wladimir Majakowski und das Bemerkenswerte daran ist, dass beide, und das verbindet sie auf eine ganz unbestimmte Art und Weise, aus Unglück an der Welt und aus Unglück an der Liebe, dann an einem Kopfschuss gestorben sind. Und da, denke ich, rücken 2 Figuren auf immer ganz eng zueinander, die auf den ersten Blick ja nicht so miteinander zu tun haben. Wladimir Majakowski, gelesen von einem etwas eher blöden Leser, aber ich hab's nicht anders gehabt und man kann's nicht immer von Ernst Busch singen lassen. Wladimir Majakowski, der linke Marsch. Und danach kommt dann Kurt Cobain und singt, glaube ich, über eine Situation und über eine Geschichte, die beide, Majakowski und Cobain, verbindet. Linker Marsch. Geschrieben für die Matrosen der Aurora. 1918. Entrollt euren Marsch. Burschen von Bord. Dem Zank und Geflunker jetzt Pause. Still, ihr Redner, du hast das Wort. Rede, Genosse Mauser. Genug vom Gesetz aus Adams Zeiten. Gaulgeschichte, du Hingst. Wollen die Schindmeere zu Schanden reiten. Links, links, links. Hey, Blaublusen, nach vorn! Stürmt Ozeane! Oder ist im Hafen der Sporn der Panzerschiffe vermodert? Lasst den britischen Löwen brüllen, Krone fletschende Sphinx. Keiner zwingt die Kommune zu Willen. Links, links, links. Dort, hinter finster, schwerem Gebirg, liegt das Land der Sonne brach. Quer durch Not, über bittere Meere, stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotzt der Entente. Links, links, links. Adleraug sollte verfehlen? Altes sollte uns blenden? Kräftig der Welt an die Kehle, proletarische Hände. Wie ihr kühn ins Gefecht saust. Himmel sei flaggenbeschwingt. Hey, wer schreitet dort rechts aus? Links, links, links. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body So, Kinder, jetzt seid nicht so traurig. Fangt nicht auch an, euch eine Kugel in den Kopf zu schießen, weil das ist nicht im Sinne der Einschaltquote. Und damit jetzt, da ich immer alle tue, zu vermeiden, dass die Nachrichten pünktlich kommen, ist gleich 22.30 Uhr, habe ich mir jetzt hier noch ein kurzes Lied ausgedacht, dass wir das vielleicht nochmal spielen. Dann kommen sie nämlich ungefähr 2 Minuten zu spät. Die Nachrichten wird immer viel besser ist, weil dann hört man genauer hin, weil man gespannter ist. Sind nochmal, weil sie gleich so auf unvorbereitete große Interesse gestoßen sind, die Brüder Lehanka mit Guten Abend, Gute Nacht, durchaus ein Motto, was auch die Sendung betrifft. Guten Abend, Gute Nacht, es wird 22.32 Uhr. Fritz Kurzinfo. Plädoyer. Im Namen der Europäischen Gemeinschaft setzte sich heute Frankreichs Außenminister Jupp für das unbefristete Weiterbestehen des Abkommens ein. Er betonte auf einer Vertragskonferenz in New York, es gebe einen Grundpfeiler der weltweiten Sicherheit. Drohung. Russlands Außenminister hat Militäraktionen in den übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken angekündigt, sollten diese die Rechte russischstämmiger Bürger missachten. Bekennerschreiben. Autonome Gruppen gegen den Strom erklärten, sie hätten am vergangenen Donnerstag den Strommast bei Brandenburg zerstört. Sie hätten gegen den Castortransport von Atommüll in das Zwischenlager Gorleben protestieren wollen. Panik. Nach Angaben des UNO-Sondergesandten Kahn wurden heute 8 Personen in einem Flüchtlingslager in Ruanda zu Tode getrampelt, als die Menschen vor anrückenden ruandischen Soldaten fliehen wollten. Fußball. Borussia Dortmund verlor im Halbfinale des UEFA Cup gegen Juventus Turin mit 1:2 und ist damit ausgeschieden. Auch Bayer Leverkusen schied nach einer 3:0 Niederlage beim AC Parma aus. Wetter. Unverändert für die Jahreszeit zu kühl. Verkehr. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Großköris und Mittenwalde. Baustelle Stau. Autobahn A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Mainburg und Pritzwalk, mehrere Kilometer Stau nach Bergung eines Unfall-LKW. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt, aber wie gesagt noch Stau. Stadtverkehr Berlin-Schöneberg-Wilmersdorf 100 Richtung Funkturm zwischen Schöneberg und Hohenzollerndamm. Linker Fahrstreifen und rechter Fahrstreifen bis morgen früh 5 Uhr wegen Straßenarbeiten gesperrt. Berlin-Köpenick und Treptow auf dem Adlergestell statt einwärts zwischen Glienicker Weg und dem Abzweig Grünau. Rechte Spur nach einem Unfall gesperrt, auch hier wird geborgen. Eine Endwarnung Brandenburger 10 westlicher Berliner Ring zwischen Dreieckhaveland Richtung Dreieckwerder, Spandau und Potsdam Nord. Wieder freie Fahrt und wir wünschen gute Fahrt. Wenn man nordwestlich der Metropole den Berliner Ring an der Abfahrt Falkensee in Richtung Gluch verlässt, eröffnet sich dem Betrachter der Blick auf weite Felder, dicht bewachsene Alleen und nach wenigen Kilometern erfreut ein kleiner Ort mit seiner bäuerlichen Idylle das Auge. Das butterblumengelb leuchtende Ortseingangsschild verrät den Namen dieses bisher noch verschlafenen Dorfes. Fritz präsentiert in Paaren im Glean. Am 21. April ein Stell-Dich-Ein beliebter Musikensemble. Hans die Geige, Blind Passengers und die Pudis. Und lass deinen Drachen steigen. Die Pudis, Blind Passengers, Hans die Geige und andere. Freitag, 21. April in der Brandenburghalle in Paaren im Glien. Ein Hort der Ausgelassenheit im märkischen Sand. Präsentiert von Fritz. Ja, da wurde alles gesagt. Damit ihr jetzt wisst, wo ihr hier seid, werde ich gleich nochmal den Jingle spielen, dann wisst ihr, wo ihr seid. Dann wird quasi gleich lostelefoniert, aber nach dem Jingle kommt erst nochmal eine Musik, weil ich mich entspannen muss. Und ich habe mich so gefreut, dass in der letzten Woche Wolfgang Neuss auf so heftig Interesse gestoßen ist, sodass ich mir gedacht habe, wirst du einfach mal heute nochmal ein bisschen Neuss spielen. Neuss ist ja so eine komische Figur. Man hört dem immer zu, denkt, das ist ein großartiger, super Assoziator. Man kennt das, was er damals assoziiert hat, heute nicht mehr unbedingt. Aber was das Lehrreiche daran ist, ist, glaube ich, die Art zu denken. So denken zu lernen, das wäre großartig. Dann kann man selber intelligent Zeitung lesen. Ich hoffe, es rübergekommen, was ich gemeint habe. Jetzt kommt der Jingle, danach kommt Wolfgang Neuss und dann wird los telefoniert. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist das Beste an denen. Die hören auf, wann sie wollen. Liebe Hörer, im Laufe des etwas einseitigen Abends bisher glauben Sie wahrscheinlich, hier spricht ein besonders raffiniert sein wollender Antifaschist. Irrtum. Das Anti können Sie getrost nach Hause tragen. Ich musste viele Stationen durchlaufen, um zu merken, was ich bin. Lange Zeit, zugegeben, habe ich immer nur gewusst, was ich sein will. Aber jetzt sind die Zeiten vorbei des Gerne-Roten. Endlich bin ich erwachsen geworden. Hitlerjunge Neuss und diese meiner Erziehung wirkt sich nun voll auf meine Umgebung aus. Natürlich mag ich nicht mehr solche abgewetzten Blankoschinken wie Gnädige Frau, wo waren Sie gestern oder hab ein blaues Himmelbett. Vielleicht finden Sie es sogar spartanisch von mir, wenn ich in meiner Eigenschaft als Persönlichkeit erkläre, alles was zu dämlich ist, gesprochen sein zu können, alles was zu dusselig ist zum Sagen und was zu dumm zum Reden ist, das kann man besser bringen beim Singen, beim Singen, beim Singen. Natürlich gebe ich zu, dass ich einen gepflegten Degenhardt oder einen wilden Biermann schon ganz schön mag, eine sensescharfe Gisela May oder ein frecher Busch aus den 20er Jahren, ebenso wie eine saulselige Mackheber. Aber im Grunde meiner Musikfeindlichkeit von Mozart bis Schostakowitsch mag ich doch eines sicher. Polizeiorchester. Warum? Wer die Tuba bläst, kann nicht knüppeln. Herr Ober, die nächste Lage ist ernst. Hallo Magdeburg, wenn ihr die ersten Rauchzeichen seht aus Schornstein-Buschhaus, dann wisst ihr, bei Walsen machen sie wieder Kekse. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in die Hartmauer kommt. Dann kommt zum sauren Regen noch der süße Nebel. Habe der Westberliner Staatsanwaltschaft einen Mann gemeldet, der kein Heroin nimmt. Die kannten den schon. Ich komme mir vor wie eine Blume im Topf. Ich bin Lehrer, bin im Überhang, soll umgesetzt werden. Bei der Ernte soll der Bauer nicht säumen. Verfault die Saat, gibt's Mutterkorn, träumen. Verlass des Bettes laue Wärme, hau dir ein Brötchen in die Därme und dann schwärme, schwärme, schwärme. Von was? Hab jetzt einen Anzug, der mit Geldschein gedruckt ist. Bezahl nichts mehr, lass mich nur noch sehen. Der gesunde Menschenverstand ist reines Gift. Gift. Ich mache nur noch Kabarett in Drogerien und Apotheken. Mit der Vergiftung ist es wie mit der Verwirrung. Sie muss größer werden, um Gutes zu bewirken. Lord Knut Rias Extra 3 Trocken ist auf der Apothekertagung für die Wiedervereinigung der Spalttablette eingetreten. Er ist geil. Berlin tut gut. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 Potsdam 74 81 1. So, wen haben wir da? Hallo? Hallo? Hallo? Tag. Hallo Kuttner. Hallo du. Heute Thema also Osterunfälle. Osterkatastrophen, Osterunfälle. Na gut. Also, wie hast du denn Ostern so generell verbracht? Bist du eher alleinstehend? Wir müssen erstmal die Ausgangssituation klären. Du bist ein junger Mensch männlichen Geschlechts. Jahrgang? Gut. Jahrgang? Jahrgang 79 geboren. Also 79 geboren? Ist ja unvorstellbar. Doch. Da war ich ja schon. Oh. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ach so, du hast jetzt gleich jetzt total deprimiert geklungen. Auf jeden Fall bist du ja eher ein jüngerer Mensch. Ja. Lass mich raten, 16. Gut. Kinder, hier sitzen Menschenkenner, nicht schlecht. Dann wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, dummerweise. Nein. Ja, und wenn jetzt mal eine Freundin zu Besuch kommt, dann soll die aber auch um 10 Uhr draußen sein. Jein, ja. Doch. Schon, aber insoweit kommt ja keine. Doch, natürlich. Doch, ehrlich? Aber guck mal, du musst ja deine Eltern im Laufe der Zeit natürlich auch erziehen und somit... Gelingt dir das? Natürlich. Ja, und? Jetzt dürfen sie schon bis 10:30 bleiben? Ja, auf jeden Fall. Nein, weißt du, das ist mein Lieber, mein Lieber, ist ja Sodom und Gomorra. Wo wohnst du? In Potsdam. In Potsdam? Ja. Naja, ist so eine sittenfreie Stadt, schön. Da hast du dann mit deinen Eltern auch Ostern verbracht? Ja, das habe ich gemacht. Ja, und haben die noch den Ehrgeiz, ihrem Sohn was Gutes zu tun und verstecken dann Eier und so? Ja, die freuen sich mal so tierisch, weißt du? Ja, da denkst du mal, du darfst sie nicht enttäuschen, wa? Ja, genau. Das ja, und dann fleißig Eier gesucht. Ja, dann ziehst du zu Ostern immer nochmal die kurzen Hosen an und lufst mit Rot, rubbelst vorher die Ohren, dass sie ein bisschen rot aussehen. Ja, und suchst dann Eier. Ja. Und, hast du was gefunden, Schöne? Ja, ganz, ganz viel Schokoladenuss-Eier. Ja, aber was mir irgendwie aufgefallen ist, dass also Omas und Eltern und so weiter, das viel mehr Spaß macht, die ganzen Eier zu verstecken, als dass du sie dann selbst suchst. Also, na, wirst du sehen, wenn du Oma bist, wird es dir genauso gehen. Ja. Ja, aber jedenfalls hast du prima mitgespielt und schön gesucht und deine Eltern und deine Oma nicht enttäuscht. Dich harmoniebedürftig, du. Ach, das finde ich aber echt lieb. Ja, ich finde ja immer diese Generationskriege und Konflikte, ach, das ist ja auch so eklig, das ist ja auch eine Macke. Ja. War, wo junge Menschen sich nur verpflichtet fühlen, gegen ihre Eltern zu rebellieren, weil sie irgendwo in der Zeitung gelesen haben, dass ihre Eltern das angeblich auch getan hätten. Stimmt alles ja nicht. Nee. Geht doch nicht nur gepflichtet Ostern, wa? Naja, aber ich meine, Ostern ist ja mehr als ein Ostern. Klar, aber hat auch für dich und bei euch Raum für Katastrophen ihr habt zu Ostern? Ja, so ungefähr. Ich mag mal, also natürlich die ganz normalen Katastrophen, dass man Eier nicht gefunden hat, weil zu gut versteckt und so weiter. Ja, die wollen wir mal aus... natürlich nicht dran erinnert haben, wo sie versteckt haben. Zum Beispiel, so Feiertage Ostern ist ja auch immer so eine Zeit für so Ehekräche und so. Meinst du? War jetzt bloß so eine Vermutung. Ist jetzt nicht so, dass sich deine Eltern da, also dass die jetzt Vasen geworfen hätten? Ach, so doll hab ich nicht mitgekriegt. Ich habe eine Osternachtsfeier mitgemacht, von Sonntag zu Sonntag, und das war auch ganz toll, mit Osternachtsfeuer. Mhm. So nachts und ja, Kirchenbesuch um 23 Uhr. Ach. Und mit Listening von, du kennst doch sicherlich diese New Yorker Band, die auch am Lindentag war, die auf diesen Ölfässern rumgetrommelt hat, Lestandur oder so. Lestandur ist so Bronze oder so, ja, ne? Genau. Ja, ja. Und dort in der Kirche, so abends du... Ach, in der Kirche haben die dann auf Ölfässern rumgetrommelt? Reformierte protestantische Kirche. Ei, das wird ja aber auch immer weltlicher dazu, ne? Na ja. Ja, haben die was von der Auferstehung des Herrn gesungen? Nee, eher nicht, oder? Ach, gesungen nicht, ich meine, das... Ach so, getrommelt? Ja, dass es einen Toten erwecken könnte, haben sie getrommelt. Insofern war dann schon wieder österlich. Nee, nicht unbedingt. Also wurden so ein paar alte Sachen vorgelesen. Ja. Und so. Und das war so richtig... Und du, wenn du jetzt in die Kirche gehst, war das jetzt für dich eher ein Konzertbesuch oder war das tatsächlich so innere Einkehr? Nee, das war wirklich innere Einkehr. Ja? Vor allem war es reformiert. Also das war nicht wirklich so, dass da vorne jemand gestanden hat und irgendwie rumgesungen und rumgepredigt, sondern wir saßen alle so ganz locker in so einem Kreis und jeder hat was erzählt. Ja. Und einer hat ein bisschen mehr erzählt, hat was vorgelesen aus der Bibel und so weiter. Ja. Also das war richtig gut. Dann, wie hörst du zu so einer Gruppe von Menschen, denen Ostern mehr bedeutet als Eiersuchen? Ja? Ja, doch schon mehr. Ja, und was mich ziemlich geärgert hat, war diese Geschichte mit den Ostermärschen, weißt du, dass keine Sau mehr hingegangen ist. Ach, du warst bei einem... Dummerweise nicht in Berlin teilnehmen, weil ich weg war, aber... Naja. Ach, weil ich weg war, weil ich im Urlaub war, ja? Ja, so ungefähr nicht. Oh Mann, ja, dann findet man es besonders blöd. Ist doch schön, wenn man im Urlaub liest und sieht, dass weiterhin Ostern marschiert wird. Ja. Ja? Ja, das ist eben das Problem, ja. frage mich jetzt nämlich schon die ganze Zeit, woher das nun kommt. Also was ich vielleicht weil einfach zu viele in Urlaub fahren, kann das sein? Nee, ach, das glaube ich nicht mal so. Nee? Nee, ich weiß nicht, also dieser harte Kern, der immer auf die Straße gegangen ist und der was verändern wollte, der müsste eigentlich nach wie vor da sein. Oder sind die jetzt alle so angepasst, dass sie sich dann nicht mehr... Ach, die haben sich... gar nicht mehr für nötig halten. Hat haben sich alle Öltreibfässer gesucht und fangen an zu trommeln. Überlegt, ja... Ja, ich glaube ja irgendwie, dass die revolutionäre Bewegung sowieso stärker in Richtung Bauchtanz jetzt gewandert ist in den letzten 15 Jahren. Das ist ja auch was Revolutionäres, ja? So Bauchtanz zu Ostern. Lustig. Ja, lustig stelle ich es mir schon vor. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, sagen wir mal, der Bauch die Verhältnisse zum Tanzen bringen könnte. Muss nicht unbedingt, man kann ja auch mit den anderen Sachen tanzen. Ja. Wie sah denn nur die Katastrophe aus bei dir? Nee, ich glaube, das war so die einzige Katastrophe. Die einzige Katastrophe, dass Kinder zu den Ostermärschen gegangen ist, weil du im Urlaub warst. Ja, ich werde auch naja. Mensch. Ja. Trotzdem war ja wieder ist ja okay, aber ein bisschen schlechtes Gewissen sollte man dem Hörer schon ab und an vermitteln. Ich glaube, ein schlechtes Gewissen. Ja, die S-Bahn nach Berlin, so viel kostet es ja nicht. Ja, aber ich war ja in Sachsen-Anhalt und es war so blöde. Und die sind ja dann noch eingeschlafen. Die machen ja nun wirklich überhaupt nichts. Da ist ja wirklich nur diese... Da ist ja nur Eiersuchen angesagt. Ach so, warst du so zum Dorfbums? Hm? Warst du so auf deiner Dorfdisco? Ja, nee, wo so alte drei so alte Männer, so sagen wir mal, E-Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug. Oh nein, ja, und dann spielen sie Smells Like Teen Spirit. Das klingt doch großartig. Ja, wenn's dann mal wirklich so schon... Ach ja, da würde ich ja zu gerne zu so Sachen gehen. Oh ja, so Alpenrock-mäßig kam dann euch diese idiotische Werbung. Also da habe ich wirklich das Kotzen gekriegt. Nee, ich habe mir sowas schon so mal angetan, aber irgendwie ist das alles wirklich eingeschlafen. Also ich habe da so einen Cousin und so, wenn der mir erzählt, was die da machen und so, also es ist wirklich so. Naja, also nächstes Jahr ist es zum Ostermarsch Eier werfen. Eier werfen, ja. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja. Tschüss. Ciao. So, wer bist denn du da? Tag. Oh Mann, Kinder, sag mal, müsst ihr ja mal angebrüllt werden wie auf dem Kasernenhof? Ey, das ist jetzt eine demokratische, zivilisierte Gesellschaft, da könnt ihr euch doch selbstständig zu Worte melden. Da muss man doch nicht erst schreien und befehlsmäßig abverlangen, den Namen und Dienstgrad und Alter. Eben nicht. Bitte. Tag. Hallo? Hallo? Ja, der Mündner Bürger. Tag. Wie heißt denn du, Mündner Bürger? Ja, ich heiße Tobias. Tobias? Ja. Tag, Tobias. Tag. Bist du sicher, dass du jetzt hier in der richtigen Sendung bist? Ich glaube schon. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, ich glaube, ich habe die Telefonnummer gewählt, ich habe dich im Radio gehört und ich glaube, ich bin dabei. Ja, dabei bist du schon, aber noch nicht unbedingt richtig. Verfügst du über eine Osterkatastrophe? Ja, das wäre vielleicht dazu gekommen, also recht war es nicht. Ja, weißt du, wenn du über eine verfügt hättest, dann wärst du auch zu einem Gespräch gekommen, aber so recht ist es nicht. Ja, tut mir eigentlich leid. Tschüss. Ja, schade. Ja, schade eigentlich, weil es geht mir aber ganz genauso. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ich bin Martina. Tag, Martina. Ah, ich habe mich irgendwie total erschrocken, dass das Gérard Philippe abgebrannt ist. Ja, ich wollte dir erst ja nicht glauben. Ja, ich auch nicht. Andererseits bin ich froh, dass ich da nicht noch 48 Stunden stehen geblieben bin. Ja, ich stand ja ziemlich lange da rum. Ich war da irgendwie auch, aber das ist irgendwie, wann ist denn das passiert? Am Montag? Ja, irgendwann mal, ich habe ja irgendwie die Zeitung hier, ich habe es auch nur in der Zeitung gelesen. Warte mal. Mhm. Warte mal, jetzt ist die Zeitung weg. Ach, eine Katastrophe jagt die andere. Ha, hier ist er. So, jetzt, früher gab's ja im, ach Mensch, das waren doch schöne Zeiten im Osten. Da gab's in der 0. Stunde, das war bitter, immer Zeitungsschau. Kennst du das auch noch? Nee. Du bist eher eine Jüngere? Wie alt bist denn du? 27. Ach, dann bist du aus dem Westen. Ja. Ja, siehst du? Hast du Pech gehabt. Wir haben so viele lustige Sachen erleben dürfen im Osten. Ja, ich weiß. Das war echt so, da musste man sich früh immer hinsetzen, in der 0. Stunde völlig vertränt. Dann hat einer immer den Auftrag gekriegt. Das hieß dann irgendwie so was wie Politinformation oder aktuelles Gespräch oder irgendwie so eine Scheiße. Mhm. Und dann musste sich ja hinsetzen und dann haben die Deppen immer aus der Zeitung vorgelesen. Okay. Und dann haben, wenn man selber ein interessierter junger Mensch war, dann hatte man die Zeitung schon gelesen, musste sich nicht vorlesen lassen. Und wenn man uninteressiert war, dann hat das Vorlesen ohne Stil genutzt. Und was war das immer so für eine Uhrzeit? Na, Viertel acht. Viertel acht? Viertel acht, also Viertel nach sieben heißt es ja bei dir. Nee, Viertel acht verstehe ich auch. Viertel acht verstehst du auch? Doch, ich kann auch gelesen. Dann hast du schon ein bisschen gelernt. Ja. Schön. Dann mache ich jetzt mal. Soll ich? Dann mache ich jetzt mal hier Politinformation. Ja, mach mal. Da steht ja, ich kann nicht auf alles eingehen, aber mehrfach mussten Berlins Feuerwehrmänner an den Feiertagen ausrücken, um, und jetzt ist, da ist die Berliner Zeitung ja auch lustig, um Osterfeuer in Anführungsstrichen etwas debile Ironie, also um Osterfeuer, huhu, zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Das ist schön. Gestern Nacht um 22.30 Uhr, die Zeitung ist von heute, also gestern Nacht um 22, ist wahrscheinlich vom Montag zum Dienst, vom Sonntag zum Montag, wa? Ja, ja, genau. Gestern Nacht um 2, sonst könnt ihr ja in der Zeitung stehen. Gestern Nacht um 2.23 Uhr, in der Feuerwache Kreuzberg wird Alarm ausgelöst. An der Karl-Kunger-Straße, Ecke Wildenbruchstraße in Treptow steht ein Jugendclub. Auch schon ein schöner Satz, sie sagen nicht welcher. Untergebracht in einem alten Kino, sagen sie auch nicht welches, in Flammen. Mit zwei Löschzügen versuchen die Einsatzkräfte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, doch die Flammen fressen sich bis zum Dach durch. Zum Glück befindet sich keine Menschen mehr in dem Club. Totalschaden, resümiert ein Sprecher. Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Räumarbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden. Zügig formuliert, wa? Ja, das war. Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert, kriegt man mit. Ja, na, also ich habe das irgendwie, glaube ich, in Nachrichten gestern gesehen, also so, aber nicht so richtig, also nur noch so die letzte Sekunde, mehr oder weniger. Und nur Gérard Philippe, dachte ich, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Ich war da nämlich auch gewesen, also ich bin sozusagen irgendwie. Ja, wenn man dann gerade da gewesen ist, möchte man es ja nicht glauben, wa? Nee. Ja. Kann man ja nur hoffen, dass die Kollegen von der Insel bald ihre Insel da aufmachen. Die Kollegen von der Insel? Ja, na, die haben ja diese da am Wochenende im Gérard Philippe veranstaltet als Ausweichort. Ah ja. Ja, ansonsten toben die ja da mal auf der Insel rum und machen schön Krachmusik. Richtig prima. Martina, wir müssen jetzt aber zu deiner Osterkatastrophe kommen. Ach, zu meiner Osterkatastrophe. Naja, so eine richtige Osterkatastrophe gab's ja echt. Martina, da habe ich eben aus didaktischen Gründen einen jungen Menschen rausgeschmissen. Also, warum soll ich das jetzt nicht mit einer ollen Frau auch machen? Gewissermaßen. Es war ja irgendwie so, dass meine Oma, die kann ja irgendwie, die ist ja auch schon ziemlich alt, ne? Und die kann ja auch nicht alles essen so. Ja. Und mein Vater, der hat dann gedacht, er macht ihr eine Freude und dann kriegt sie halt saure Eier. Ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gegessen? Ja, verlorene Eier heißt das. War so mit Senfsoße? Ja, genau. So eine hart gekochten Eier? Na, also, die man immer nicht auf den Löffel oder auf die Gabel kriegt, ja, weil die mal so rumschwapsen auf dem Teller. Ja, und irgendwie, naja, und also irgendwie konnte das aber niemand von uns hier eigentlich zubereiten, so gewissermaßen. Jedenfalls. Oh Mann, oh Mann. Ja, dann nämlich. Ey, ihr seid aus einem Fastfood-Haushalt, wa? Nee, eigentlich gar nicht. Ja? Oh, sowas. Und wenn es mal Judith nehmen soll, wird der Sushi-Service angerufen. Total gruselig. Und dann hat er irgendwie mal rasch gesagt, ja, in einer halben Stunde müsste eigentlich die Soße fertig sein. Naja, dann habe ich irgendwas gemacht und es sah echt schrecklich aus. Irgendwie sah wirklich schrecklich aus. Und wie hast du das gemacht? Dann bloß ein Senf ein bisschen angewärmt, die Eier hart gekocht? Nee, ich habe einfach. Und dann noch ein paar Pommes dazu, weil Kartoffeln irgendwie eine Beilage muss ja sein. Nein, das gab's ja schon. Total prima, die arme Oma. Ja, die Alternative, ne? Aber die konnte ja Oma nicht essen. Und jetzt? Naja. Dann habt ihr ja noch den Magen ausgepumpt und dann ging es wieder. Ostern ging dann weiter. Also, es war eigentlich. Jetzt verschon mich mit Details. Das würde reichen, wenn du, sagen wir mal, so die Richtung andeutest, in der sich die Katastrophe entwickelt hat. Na gut, ich sage es lieber nicht. Aber ist schon klar, ja? Ist das, was ich nicht hören will? Ist eingetreten? Naja, also das Problem ist Lübeck eigentlich eher daran, dass das ja keine Katastrophe war. Das war eigentlich nur eine vermutete Katastrophe. Weil es sah wirklich nach Katastrophe aus. Ach so, Oma hat es aber nicht gegessen und ihr habt euch jetzt. Hat in den Topf reingeguckt und es sah einfach nach Katastrophe aus. Und dann haben wir schon überlegt, wir müssen Oma irgendwie, wenigstens einen interessanten Namen jetzt dafür finden oder irgendwas, ja, damit sie dann. Zumal sie so gut und nicht mehr gucken kann. Ja, naja, das muss nicht so sein, weil sie das kam nämlich. Grenzenloser Zynismus da bei euch in der Familie. Das erste Mal, sie sagt, ach, das sieht aber gut aus. Ach, ehrlich? Mann, ist das eine großzügige alte Frau. Nee, die Grand Dame eurer Familie. War wirklich so, also wahrscheinlich irgendwie, entweder liegt sie wirklich an den Augen oder weiß ich nicht. Oder an euch. Keine Ahnung. Es hat ihr jedenfalls irgendwie geschmeckt und hinterher war ihr aber trotzdem schlecht. Ja. So die richtig große Katastrophe war das gar nicht. Na gut. Ja, merke ich schon, dass das nicht die richtig große Katastrophe war. Danke dir erstmal für deinen Anruf, Martina, ja? Ja, alles klar. Tschüss. Wollen wir mal sehen, ob hier noch eine Osterkatastrophe auf uns lauert. Tag, wer bist denn du? Ja, ich bin der Bernd. Der wer? Der Bernd? Ja. Tag, Bernd. Ach. So. Ja, Thema hast du mitgekriegt? Ja, Osterkatastrophen. Osterkatastrophen, richtig. Und du verfügst jetzt über einschlägige Erfahrungen? Genau. Oder rufst du nur an, weil du denkst, es ist toll, mal in so einer Sendung zu sein und sich selber im Radio zu hören? Jetzt sowieso, aber. Sag das ehrlich. Ist das echt dein Hauptmotiv? Nein. Das Hauptmotiv war das Thema. Naja, dann bin ich jetzt aber gespannt. Okay. Stromausfall, ist das ein Thema? Naja, da muss aber schon irgendwie was dran hängen. Sagen aber wir mal jetzt. Dieses Mal war vor 2 Jahren jetzt schon. Dieses Mal war es was anderes. Diesmal war es was anderes. Überschwemmung, reicht das? Auch eine Osterkatastrophe. Ja, zu Ostern. Und kein Klempner, nix. Ach, prima, ja, das finde ich ja gut. Da sind ja Feiertage auch prädestiniert dafür, wa? Ja? Ja. Siehst du, da brennen ja ganze Jugendclubs ab. Ja, bei mir steht Wasser. Weil die Feuerwehr gerade beim Eiersuchen ist. Ah, ja, ich hab das Wasser. Und wo ist das denn gesprungen, das Wasser? Ach so, was hört man ja gerne. Irgendwo muss ja das Reu. Badewanne, da ist so ein Fiege, ein Auffangbecken. Ja. Und da kam jetzt raus beim Wäschewaschen. Und die Waschmaschine hat gelaufen und im Bad ist nicht mehr schwimmt. Und ihr wart aber nicht gerade nicht da? Doch, aber wir haben es nicht bemerkt jetzt. Ach so, aber bloß im Bad? Ja, das ohne dass es jetzt raus in den Flur gelaufen wäre und vielleicht der Fernseher Flammen gefangen hätte? Nee, der ist zu weit weg. Och Mann, eine richtige Katastrophe ist es ohne. Das ist ja eher ein kleiner Unfall. Da reicht doch, ne? Na, mir reicht. Naja, dir reicht's, aber für so eine Sendung reicht's noch nicht so direkt. Oh, schade. Ja, schade. Danke ich dir trotzdem erstmal für deinen katastrophalen Versuch, ja? Mhm, okay, tschüss. Mensch, Kinder, die ihr da jetzt in die Leitung seid oder die ihr weiterhin versucht anzurufen. Da hören doch jetzt wahrscheinlich ziemlich viele, so ein paar tausend Leute dazu, ja? Es gibt nur 8 Leitungen. Jetzt muss ich mal auch an euer Gewissen und aber auch an euren Voyeursinstinkte appellieren. Wenn jetzt immer die Leute sich durchdrängeln, die zwar die Energie haben, hier anzurufen, aber dann nicht genau über keine ordentliche Osterkatastrophe verfügen, dann ist es ja langweilig. Und darum, weil man ja auch statistisch davon aussehen kann, dass bei so mehreren tausend Menschen, dass ja doch die eine oder andere wunderbare radiotaugliche Katastrophe passiert ist, sollte man sich doch zurückhalten, wenn man über so eine Katastrophe nicht verfügt und stattdessen dann lieber zuhören und andere erzählen lassen. Einverstanden? Ach, da ist ja aber ein freundliches, österliches Kopfnicken zu vernehmen. Da bedanke ich mich ja sehr für euch und spiele jetzt euch zur Belohnung und jemandem zur Ehrung und zur Erinnerung und zum Troste. Eine wunderschöne Musik ist eine meiner Lieblings quasi kubanischen Musiken, wenn man das so sagen kann. En la Inmensa Soledad, die war neulich schon zu hören in der letzten Sendung, allerdings in einer anderen Fassung. Jetzt kommt sie in der ursprünglichen Fassung, diese riesige Einsamkeit von den Los Compadres. Die Tage der Menschheit. Ach Quatsch, das war jetzt die falsche. Hier kommt's jetzt. Soledad de la lejanía, en la inmensa soledad de la lejanía, trinaba un sinsón su dulce melodía y un espejismo de amores se veía en el horizonte. Se oyó una voz resonar de un guajiro en su campo. Me dice así: en la inmensa soledad de la lejanía, en la inmensa soledad de la lejanía, trinaba un sinsón. Melodía y un espejismo de amores se veía en el horizonte. Se oyó una voz resonar de un guajiro en su cantar que dice así: oye, guajira, mi son, oye, guajira, mal que este son, oye, guajira, mi son, guajira, guajira, canta este son, oye, guajira, mi son. Guajira mi son. Guajira, guajira, pa' el queso. Oye, guajira. tiramisú, guajira, guajira, pam, pam, pam, pam. Oye, guajira, mi son. Da geht einem doch das Herz über. Los, Komparse, das mit Inlaymaster Solidar. Ich habe ja noch einen Nachtrag. Ich habe ja in der letzten Woche ausgerufen, wieder den Bildungsnotstand und versucht, da eine schnelle Bildungseingreiftruppe zu organisieren, die sich hat organisieren lassen. Ich habe vier wunderbare Zuschriften auf die verflucht komplizierte Frage, was denn das in diesem wunderbaren Spruch "Trink Wasser wie das liebe Vieh und denk, es wäre Krambambuli", das Wort Krambambuli zu bedeuten hat. Vier Zuschriften, die alle recht haben, auch sehr wunderbar formulierte Zuschriften, zum Beispiel von Götz Geserik, über den ich mich sehr gefreut habe, dann M. Welk. Einen will ich vorlesen, weil es relativ kurz ist und weil es so einen ganz anderen Aspekt, weil einerseits noch einen Spruch gibt und noch einen neuen Aspekt von Krambambuli. Krambambuli, allerdings mit Y, steht hier, schreibt Joachim Bucco aus Schmachtenhagen. Krambambuli war der Star-Autor des Libido-Verlags Mittweida, wo im Untergrund, in Klammern, Sam Istad, 1970 zum Beispiel The First Cut is the Deepest erschien. Ich schenke dir das Werk. Jetzt habe ich hier echt ein wunderbares Sam Istad Büchlein von 1970 geschenkt bekommen und dann Krambambuli und jetzt kommt die wirkliche Auflösung, ist ein Kräuterlikör und jetzt sein von ihm Slogan, auch ein großartiger Spruch, den man sich merken kann, weil der durchaus in verschiedenen Lebenslagen Anwendung finden könnte. Des Abends spät, des Morgens früh, trinke ich mein Glas Krambambuli. Ohne, dass ich an dieser Stelle zum Alkoholismus aufgerufen haben wollte. Es gibt da auch einen Film, schreibt Joachim weiter, da hieß der Hund nach dem Schnaps Krambambuli. Das war übrigens eine Erinnerungsbrücke für ganz, ganz viele Leute, an der sich entschieden haben. All diese vier kriegen jetzt, das habe ich versprochen, irgendeinen wunderbaren, netten Preis von mir, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob es sich um die beliebte und weil das sind ja dann, wer so gebildet ist, ist offensichtlich schon ein bisschen älter, dann auch eher mit Erinnerungen an die Jugendzeit verbundene Aknefieber handelt oder möglicherweise auch dieses wunderbare Mini-Buch, ein ganz großartiges Werk, sagen wir mal, internationalistischen Schrifttums, Schwer sind das Soldatenwege, wo man eigentlich auch Sprüche zu den unterschiedlichsten Situationen finden kann. Also, was ich davon rausgeht, weiß ich selber noch nicht genau, aber die vier kriegen eins von den beiden Sachen. Vielleicht auch, würde ich sagen, noch wichtige Stellen anstreichen, damit es auch überhaupt einen Sinn macht. So, hier ist immer noch der Sprechfunk. Ich sage, oder lass vielleicht nochmal vorsichtshalber die Telefonnummer durchsagen, weil kommen ja immer wieder Anfragen. Und weil ich ja auch darauf setzen würde, dass jetzt nicht nur Leute anrufen, die Sendung und die Telefonnummer ohnehin kennen, sondern dass hauptsächlich Leute anrufen, die wirklich zu Ostern irgendwelche kleineren Katastrophen erlebt haben. Das wäre nämlich sehr schön. Sonst macht die Sendung ja keinen Sinn, wenn immer nur anrufen und sagen, ich habe keine erlebt, finde es aber toll, dass wir mal telefonieren. So, jetzt hier die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Genau, das war die Telefonnummer. Und hier wird weiter telefoniert. Tag, wer bist denn du? Hallo. Jetzt schlafe ich ganz. Mein Lieber, die haben sehr übel mitgespielt, was die Stimme betrifft, da? Hallo? Ja, da fällt mir was ein. Pass auf, da hat doch am Sonntag so einen Armschlumpf erwischt, der wurde vom Hühnerei erschlagen. Jetzt können wir nur noch Kaviar verstecken. Das ist eine wirkliche Katastrophe, sagen wir mal, für Menschen deines Schlages. Das war eine Frage, ich habe hinten die Stimme gehoben. Oh, im Schriftbild wäre da jetzt ein Fragezeichen gewesen. Wie bitte? Ja, von, sagen wir mal, übergroßem Mut war nicht geprägt. Mensch, Tag, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Hallo, guten Tag, ich wollte jemanden grüßen. Das war Alex und René, die hören jetzt zu. Ja, damit hat sich dann aber auch erledigt. Gegrüßt wird er ja eigentlich in der Sendung. Tag, wer bist denn du? Daniela aus Tiergarten. Tag, Daniela aus Tiergarten. Mhm. Warum sagst du jetzt dein Bezirk dazu? Weil das besser klingt? Ja, und weil ich hoffe, dass du dich daran erinnerst, dass ich es vor zwei Wochen schon mal bei dir versucht habe, ich nur noch ein Hi von dir hörte und sagte, ja, hi, ich bin Daniela aus Tiergarten und ich drücke seit anderthalb Stunden die Wiederholungstaste. Und deshalb freue ich mich jetzt tierisch, dass ich gerade durchkomme und du sagtest nur noch, das ist sehr schön, Daniela, aber die Sendung ist bloß gerade vorbei. Du, da habe ich aber recht gehabt damit. Das stimmt, das ja. Stimmt, ja. Ich meine, nee, ich nehme an, du hast ja auch recht gehabt damit. So, und jetzt pass mal auf, ein bisschen Toleranz und Fantasie. Meinst du mich jetzt oder meinst du jetzt, sagen wir mal, eher die Zuhörer? Alles zusammen. Jetzt schmeiß uns nicht in einen Topf. Och, Entschuldigung. Gut. Nein, es sind so drei kleine Geschichten, die sich alle in der Zeit von Grünen Donnerstag bis Karfreitag ereignet haben und die an sich aber unter der Überschrift Jobsuche stehen. Du musst nämlich wissen, ich inseriere zurzeit gerade in der zweiten Hand, wobei sämtliche Schuldigkeit für die Geschichten, die ich zu erzählen habe, jetzt sicherlich nicht bei der zweiten Hand liegt. In der zweiten Hand gibt es auch gebrauchte Jobs? Nicht gebrauchte Jobs, da kann man aber inserieren, wenn man nicht ganz verbraucht ist. Na, aber zweite Hand ist doch eine klare Überschrift für irgendwie Gebrauchtwaren. Ja, aber es gibt auch eine Rubrik, wenn du Jobs suchst oder wenn du Babysitting anbietest. Und beides habe ich zum Beispiel... Auch Kontakte, ich lese so selten die... Kontakte auch, ja. Kontakte auch? Das muss ich ja auch seltsam lesen in der zweiten Hand, wa? Ich weiß ja nicht, das ist ja nicht die Rubrik, unter der ich so schaue. Aber du, wo man dann denkt, immer der Kerl, der ist doch schon gebraucht, wenn man sich auf den jetzt einlässt. Ich habe zwei Geschichten für dich und sag ich... Ja, nee, aber ich will ja erst mal wissen, ob du ja nicht die Kontaktanzeigen liest. Nee. Echt nicht? Warum nicht? Nee, weil für einen Boyfriend habe ich im Moment echt keine Zeit. Naja, deswegen nicht, aber so zur Unterhaltung vielleicht. Du, da oder weil den doch... Tipp und da schlage ich schon bald die Hände vor die Augen. Wobei das auch eine extra Geschichte wäre. Warum? Weil du da immer harte Welle liest wahrscheinlich. Nein, weil ich das vor 6 Wochen probiert hatte und auch tatsächlich 38 Zuschriften gekriegt habe. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ach ehrlich, wie hast du denn da annonciert? Pass auf, dein Thema war doch jetzt Osterkatastrophe. Nee, ja, naja, aber gleich. Ein bisschen Lebenshilfe ist doch auch praktisch. Okay, also ich hab ein bisschen doppelbödig gefahren. Ich habe nämlich zum einen angeredet und da... Sie sucht ihn und zum anderen unter sie sucht sie. Ja. Alter, was hast du denn nur gesucht? Sie oder ihn? Da kommt man völlig durcheinander. Also, das war mir nicht so ganz klar. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ach, du wusstest jetzt selber nicht genau, wie du gepolt bist? Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob es vielleicht auch anders sein könnte. Wie ist es denn bisher gewesen? Bisher ist es immer so das normale Ding gewesen. Also schöne Hete, ne? Ja. Und ich glaube, dabei bleibt es auch. Zumal von diesen 38 Zuschriften sowieso 36 von ziemlich fantasielosen Männern waren und nur 2 von Frauen. Ich glaube, das mit den Frauen muss man irgendwie anders machen. Da muss man wirklich in die Coming-out-Gruppen gehen und so. Ich glaube, also Lesben, und die holen sich ihre Sachen weniger aus dem Tipp, ne? Ja, und die Frauenzuschriften, wie waren denn die? Waren die nett oder waren die gleich? Die waren nett, aber das hat sich nicht so ganz ergeben. Du hast sie dann gleich wieder weggeworfen? Nee, das nicht. Ich habe mich schon mit einer getroffen. Die andere, die war mir ein bisschen zu alt. Ja, und wie war das Treffen? Das war ganz nett. Wir haben ganz toll gefrühstückt im, wie heißt es? Warte mal, extra 3. Und zwar ist das ein reines Frauencafé, geleitet von Frauen, die alle gerade von Droge runter sind und selber gerade ein Café leiten und so, ne? Wie ist denn das, wenn man als Frau in so einem Frauencafé so rumsitzt? Voll easy, weil keine Männer rein dürfen. Ach so. Na, ich stell's mir andererseits gruselig vor, wenn ich als Mann jetzt in einem nur reinen Männercafé säße. Gibt's denn sowas? Wie? Gibt's denn sowas? Weiß ich gar nicht. Wer, selbst wenn es gäbe, ich würde es nicht kennen. Mhm. Und selbst wenn ich es kennen würde, würde ich mich da wahrscheinlich nicht hinsetzen. Wieso nicht? Ach, also sagen wir Männer, ja, Männer, okay, können auch schon nett sein, aber eigentlich... Du, darf ich jetzt zu meinen Geschichten kommen? Ja, warte mal schnell, wie hast du die anderen 36 noch abgearbeitet? Papierkorb. Alle? Fast alle, weil 90% davon lauteten, ich so und so alt, so und so schwer, warte auf deinen Anruf, blub. Ach, wirklich? Ja, also wirklich, also... Und das dann in so einer krakeligen Kinderschrift, wa? Ja, genau. Und dann auch noch durchgestrichen und übermalt. Um und kaum Gottes Willen, ist ja echt... Siehst du, ich sag doch, was Männer betrifft, da ist doch totaler Notstand angesagt, oder? Absoluter. Ich merk's ja in der Sendung auch irgendwie. Mit Frauen sind immer so plauschige Gespräche gleich. Darf ich trotzdem jetzt zu meinen Geschichten kommen? Ja, außer dass Frauen ein bisschen nerven natürlich. Das muss ich an der Stelle mal anmerken. Ja, aber sag deiner Freundin zuerst, dann hast du gleich die Bratpfanne über. Ja, der habe ich schon gesagt. Mhm. Hm? Glücklicherweise wisst ihr nicht, wo die Bratpfanne steht. Okay, pass mal auf. Die Frauen sind ja heute ohne mehr das, was sie mal waren. Was? Die Frauen sind heute ohne mehr das, was sie mal waren. Du, für die Frauen im Allgemeinen kann ich nicht sprechen. Ey, kennst du noch Frauen, die kochen können? Ja. Alice Schwarzer, die hat's gerade vorgestern zusammen im Fernsehen mit Alfred... Bei Biolek, was? Ja. Um Gottes Willen. Ja, Mayonnaise hat sie selbst gemacht, die hier auch noch umgekippt ist. Na gut, ist jetzt aber auch Alice Schwarzer, ist jetzt auch nicht genau das, was ich mir in einer guten Partie vorgestellt habe. Aha. Okay, pass mal auf, ich fange jetzt mal an. Ja, fang jetzt mal an, ehe wir hier ins Quatschen kommen. Das kommen wir ja eh. Aber katastrophal wird's. Katastrophal, es wird wirklich katastrophal. Schön. Also, mir war es echt versaut. 3 kleine Geschichten. Also das eine zum Thema Jobsuche. Ruft ein Typ an. Also ich muss dazu sagen, ich habe eindeutig inseriert, gelernte Bürokraft sucht Sekretariatstelle, gerne auch 30 Stunden die Woche. An sich nicht viel Mist zu verstehen. Jetzt pass auf, folgende Szene. Ich Ja, guten Tag. Suchen Sie denn noch Arbeit oder hat sich das bei Ihnen schon erledigt? Nein, ich suche schon noch. Bitte erzählen Sie doch mal. Ja, ich würde Ihnen jetzt was über unsere Firma erzählen und wenn Sie Fragen haben, würden Sie einfach fragen. Ich sage, okay, legen Sie mal los. Klingt doch erstmal gut, oder? Ja, wir sind eine Agentur. Wir machen Fotos für Plakate, Kataloge, Videos. Wie bitte Videos? Ja, es handelte sich da um Erotikaufnahmen. Sagen Sie, ticken Sie noch rund oder was? Ich habe eindeutig als Bürokraft inseriert. Wie kommen Sie überhaupt dazu, dass ich Gelüste verspüre, Ihnen eine Wickvorlage abzulegen? Wieso? Hast du ja auch ein bisschen direkt formuliert. Wieso denn bitte nicht, wenn ich Sie mal fragen dürfte? Es gibt so viele Frauen, die das herzlich gerne machen würden und die sich nur auf Rücksicht auf Ehemann und Familie nicht trauen. Holen Sie sich selber einen runter, verdammt, und wie kommen Sie dazu, ausgerechnet immer nur Frauen auszubeuten? Versuchen Sie das doch mal mit arbeitslosen Kerlen. Es würde Ihnen wohl nicht einfallen und tschüss. Am selben Tag ruft noch einer an. Das Erste, was er mir sagt, auch zum Thema Job. Ja, guten Tag, sagen Sie mir bitte Ihr genaues Geburtsdatum. Wie bitte? Erzählen Sie mir doch mal was über Ihre Firma. Ja, nein, ich brauche bitte Ihr Geburtsdatum. Ich bin 24 Jahre alt. Nein, bitte, ich brauche Ihr genaues Geburtsdatum. Ich sag, was soll das denn? Das bin ich so am Telefon als erste Frage überhaupt nicht gewohnt. Nun scheuen Sie sich doch bitte nicht so. Gucken Sie mal, im Bewerbungsgespräch müssten Sie doch auch einige Daten von sich geben. Aber nicht als allererstes am Telefon mein genaues Geburtsdatum und tschüss. Und erst später, als ich aufgelegt hatte, war mir klar, wie der Typ drauf war. Stichwort Numerologie. Weißt du, was man darunter versteht? Ja, aber welche Absichten dahinter verbergen, habe ich keine Vorstellung. Doch, pass auf, die Quersumme deines Geburtsdatums. Ja. Teilst du durch diese 8 Ziffern, die dein Geburtsdatum ergeben, ne? Ja. So, und dann kommt eine bestimmte Zahl raus. Ja, aber irgendeine 0,00 irgendwas. Nein, dieser Zahlenkreis, da kommt von 1 bis 9 geht der in der Quersumme und irgendwas kommt bei dir raus. Das kommt sogar glatt. Und wenn es nicht ganz glatt ist. Quersumme, also bis zu einer Einstelligkeit runter. Genau. Muss ich schnell mal machen? Haben wir die Zeit? Musst du wissen, ist deine Sendung. Haben wir die Zeit? Jetzt lass mich mal kurz rechnen. Ich muss ja leise rechnen, sonst hören die gleich in mir alle. Sonst hören die alle mit. Das ist ganz gefährlich. Und das dann durch 8 teilen. So. 7 ist jetzt die Quersumme und die jetzt durch 8 teilen? Nein, die dann nicht nochmal. Du bist also eine 7. Ich bin eine 7. So, das steht für irgendwas. Und zwar angeblich für deine Charaktereigenschaft. Ach, echt? Ja, und wenn du jetzt eine 9 wärst, dann wärst du überhaupt komplett. Dann wäre der Kreis deiner Wiedergeburten abgeschlossen und all so ein Scheiß. Denn gibt's bei denen bloß 10 verschiedene Typen? 9. Na, und die Nullen? Ach, Null geht ja nicht als Quersumme. Und dabei rennen so viele Nullen rum, wa? Komisch. Ein paar Wochen zuvor hatte ich gerade hier bei Ilona Christen gesehen, in so einer Talkshow, Thema Numerologie. Sonst wäre ich darauf gar nicht gekommen. Mein Gott, was du alles so mitnimmst, was die Medien betrifft. Ey, ich schwöre dir, und jetzt kommt überhaupt das Alarmierende. Biolek, Ilona Christen und jetzt noch Sprechfunk. Ja, ey, volles Fund, das ist das volle Kontrastprogramm. Ja. Naja, okay. Na ja, das ist ja Petersilie, wa? Der Rest ist so Unterfutter, würde ich mal sagen. Letzte Story, okay? Ja. Die mir so richtig schon den Karfreitag versaut hat. Und zwar, ich hatte ja auch inseriert unter, dass ich Babysitter anbiete, ne? Also, dass ich auf Kinder aufpassen würde. Ja. Rief am Gründonnerstag eine an, ja, sie sei examinierte Krankenschwester und sie habe jetzt Notdienst und sie bräuchte dringend jemand über die Feiertage und dann später auch fest. Die Sache wäre bloß, ich müsste morgens um 7:15 vor der Tür stehen, weil sie morgens um 8 bereits in der Klinik sein müsste. Ja, dann kannst du der doch aber nicht übel nehmen. Nein, es geht doch noch weiter. Ich sag okay und treffe mich bei ihr zum Vorstellungsgespräch und Geld ausgemacht und pipapo und alles klar und wunderschön. So, ich stehe also, telle mich also erstmal morgens um 5 am Karfreitagmorgen aus dem Bett. Oh. Fahr ungefähr eine Stunde bis nach Wedding-Sternstraße raus. Ah, ja? Mit der Aussicht zum greinenden Balk dann für 8 Stunden im Arm zu halten. Die Kinder ging's mir nicht. Und ach so, also die habe ich ging's so mir gerne, nicht. Außerdem ja. War es nur 1. Und dann stand ich also um 7:15 vor der Tür, ja? Also eine halbe Stunde sogar richtig schön super pünktlich. Aha. Draußen vor der Tür, klingel, klingel, klingel. Kein Arsch öffnet, ja? Ich klingel also bei einer Nachbarin, sage so und so, die Dame hat den Babysitter bestellt und jetzt macht da keiner auf, bitte lassen Sie mich doch mal rein, vielleicht hängt ein Zettel an der Tür. Wieso, das glaube ich zwar nicht, aber bitte, ich lass sie rein. Ich stehe oben vor der Tür und höre die Frau und das Kind da in der Wohnung rumrennen. Ja. Und ich so, ey, lass mich doch mal rein, Angelique, ich höre dich doch. Und wenn er mich nicht wollt, müsst ihr mir das sagen. Und auf einmal fängt sie an dem Kind den Mund zuzuhalten, weil ich hörte auf einmal keinen Ton mehr. Ei. Und ich, na gut, dann gehe ich jetzt. Ich also runter zu dieser Nachbarin und sie sagt zu mir, sagen Sie, hören Sie mal, wenn die Ihnen nicht aufmacht, dann müssen Sie doch nicht klopfen und klingeln und alles. Ich sage, Entschuldigung, die Dame hat mir erzählt, sie wäre examinierte Krankenschwester, bräuchte die ganzen Feiertage über jemanden und danach auch fest und ich müsste spätestens 7:15 da sein, weil sie jemanden fürs Kind braucht. Darauf die Nachbarin, die und examinierte Krankenschwester, das wäre mir ja ganz neu, die hat noch nie in ihrem ganzen Leben ihr Babysitter gebraucht, wer weiß, wo sie das Kind überhaupt hingeschleppt hat, ne? Ich so, danke schön. Würden Sie mir vielleicht Zettel und Stift geben, dass ich Ihr eine Nachricht aufschreiben kann? Nicht, dass es heißt, ich hätte Sie noch versetzt. Nein, das bezeuge ich Ihnen. Klasse, da wollte die olle Kuh nur ein bisschen Spaß haben auf dem Karfreitag. Was ist der Spaß und daran? Das habe ich nicht begriffen. Weiß ich nicht, ist doch wahrscheinlich lustig, wenn man drinnen sitzt, seinem Kind den Mund zuhält und draußen rampelt so eine olle Frau immer an der Tür rum. Tierisch geil. Ich hätte jedenfalls fast geheult vor Wut. Ja, das verstehe ich auch, weil du draußen gestanden hast, nicht drin gesessen. Ja, und 5 aufgestanden bin und 1 Stunde nochmal mit S-Bahn zurück. Und dann war ich 7:45 zu Hause morgens und dann habe ich angefangen, mir meinen Kartoffelsalat zu machen. Dann hatte ich 7:50 endlich meinen Kartoffelsalat fürs Wochenende fertig. Dann bin ich ins Bett gefallen und mich durfte echt keiner mehr ansprechen. Ach, schade, ein echter Höhepunkt wäre gewesen, wenn die Schüssel runtergefallen wäre, wa? Nee, jedenfalls, also die zweite Hand kann für nichts was. Aber das Fazit aus der ganzen Sache ist, dass Sexisten und sonstige Vollidioten... Und Numerologen. Und Sexisten, Numerologen und Vollidioten. Und Pornoregisseure. Und Pornoregisseure. Wobei, da hast du vielleicht doch falsch formuliert. Vielleicht versteckt, formuliert man so versteckt. Immer wenn man sagt, man will 30 Stunden als Bürokraft arbeiten. Nehme alles, dann hätte ich es begriffen. Vielleicht hat Dolly Buster auch so angefangen. Will 30 Stunden als Bürokraft arbeiten. Und du weißt es nur jetzt nicht. Wahrscheinlich auch, hä? Ja, ist schon möglich, weiß man ja nicht so genau. Jedenfalls, das waren meine kleinen Catastrophe-Stories zum Thema Ostern. Ich danke dir sehr und gratuliere dir nochmal nachträglich zu Ostern. Du hast es großartig gepackt, das Fest in eine Katastrophe zu verwandeln. Jo, finde ich auch. Krieg ich dafür jetzt irgendeinen Sonderpreis oder so? Nee, eine schöne Musik. Oh gut, was denn für eine? Die hängt mit meinem Ostern zusammen, aber das war ja keine Katastrophe. Doch, das war eine leichte Katastrophe. Ich war ja da bei diesem Lowbeat Poet Festival im Dings, wurde jetzt abgebrannt, ist im Giraffe Philipp, und habe den großartigen Chris Knox gesehen, der ganz wunderbare Coverversion von John Lennons Mother hat. Aha, toll. Okay, zieh ich mir gleich mal rein. Tschüss. Ja, da denken wir, und wir denken an die diplomierte Krankenschwester. Ja, volles Fund, so, die am Kind den Mund zuhält. Gleich okay, gleich noch Kindesmisshandlung dazu. Ja, volles Fund. Viel Spaß mit Kindesmisshandlung. Ciao. Okay, tschüss. So Chris Knox, wenn ich da war, war selber blöd, ist die eigene Schuld, kann ich auch nichts dafür. Der war total nett und total witzig, muss ich mal sagen. Ansonsten verbindet sich damit natürlich für mich selbst so eine kleinere private Katastrophe, weil ich natürlich wie die Mehrzahl der Leute, die da ins Gérard Philippe getappert sind, eigentlich wegen Tokotronic gekommen bin. Also auch schon wegen Chris Knox, den ich ja vorher schon mitgekriegt habe, zum Beispiel wegen Tokotronic. Und dann ist es mir, echt, das ist so peinlich, ist es mir, ich habe mit Johnny vorhin nochmal kurz drüber geredet, der da auch da war und der dann versicherte, mir ganz ehrenwörtlich versicherte, dass es ihm im Nachhinein auch so gegangen ist und dass es wahrscheinlich am Wetter gelegen hat, dass ich dann doch völlig aus Versehen, ohne dass ich, manchmal macht man das ja auch mit Absicht und überlegt sich das vorher und denkt, man müsste mal wieder, dass ich dann wirklich in der Situation war, gerade als Tokotronic angefangen habe, dass ich dann auf einmal relativ betrunken war und mich eigentlich an das Konzert selbst ja nicht mehr erinnern kann. Ich weiß, dass ich ein Tokotronic-Konzert erlebt habe. Ich wäre auch jederzeit in der Lage zu sagen, dass es wirklich großartig war, dass es toll war, dass es viel Spaß gemacht hat. Nur habe ich es leider unmittelbar direkt nicht mitbekommen. Und das war jetzt meine, so die kleinere Katastrophe, die mir zu Ostern passiert ist. Und von einer größeren Katastrophe werde ich euch nichts erzählen. Ja, da muss ja doch irgendwie noch was passieren, glaube ich. Ich meine großen Katastrophen hier über den Sender zum Besten. Liebe Tag, wer bist denn du? Hier ist der Sven vom Technischen Hilfswerk. Hallo. Hallo. Ey, da bist du ja total Katastrophen erfahren, wa? Ja, eben. Müsst ihr auch immer so ausrücken, wenn Kräne umkippen und so eine Sachen passieren? Ja, in Deutschland schon, aber ich habe meinen Ostern nicht in Deutschland erlebt. Ach so, da hast du bloß zugekickt, wie irgendwo Kräne umkippen im Urlaub. Na ja, praktisch so. Also wir waren in Jugoslawien. Wir sind gestern morgen hier gekommen. Ja, jetzt müssen wir irgendwie doch aufpassen, dass man dir Spreche noch so irgendwie eine gewisse Fasson behält. Na, ja, ihr seid gestern morgen wiedergekommen. Ja, es war so gegen 9. Sag mal, mit welchen Erwartungen und Gefühlen und Voraussetzungen fährt man dann nach Jugoslawien zu Ostern? Na, wir sind da schon viel früher losgefahren. Sagen wir mal, selbst wenn man nicht zu Ostern fährt, muss man sich ja doch was überlegen, wenn man nach Jugoslawien fährt. Oder ja, sagt man, ach, Urlaub ist Urlaub, da scheint immer die Sonne, blau und Wasser haben sie? Nee, wir waren ja nicht auf Urlaubsreise. Wir haben, also es war ziemlich weit im Osten, da wo eigentlich nicht so viel los ist. Ach, du hast als technisches Hilfswerk da gearbeitet. Also, ja, war, klar. Ah ja, ah ja. Ich dachte jetzt schon, dass du so ein zynischer Urlauber bist, nee, mit einer Polaroid-Kamera und so Hawaii-Hemden. Ach Gott. Und Bermuda-Shorts. Und ja, also ich habe da noch eine Aufnahme, die haben wir an Ostern gemacht. Wenn ich die mal kurz vorspielen darf, weil das ist der einzige Grund, warum ich anrufe. Weißt du mal, was ich für ein Ostern erlebt habe? Ach so, na dann spiel mal vor. Okay, Moment. Bist du noch da? Also, ich glaube, es ist jetzt irgendwie relativ klar, worum es geht. Hallo, bist du noch da? Hallo? Ja. Ja, so war's. Ja? Ja. Ist ja doch eine Situation, in der man wieder beten lernt, wa? Ja. Möglicherweise. Zu Ostern. Ja, das war das Krasse zu Ostern, ja. Ja. Ich bin hier geblieben, vorsichtshalber. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, okay. Okay, tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo, Kuttner. Tach, wer bist denn du? Ich ist die Claudia aus Prenzlau eigentlich, aber wir sind jetzt in Beens bei meiner Freundin. Ja. Ja. Schön. Ja. Weil Ferien sind. Weil Ferien sind. Ja, und die jungen Menschen so umtriebig sind, dass sie denken, ach, wenn ich schon in Prenzlau wohne, dann fahre ich doch mal nach Beens, wenn ein paar Tage frei sind. Ja. Ja? Ja. Weil da tanzt der Bär. Nicht unbedingt, aber fast. Was macht man denn so in Beens? Ja, wir hören gerade hier Fritz. Genau. Ach, clever, clever, clever. Na, das ist ja voll im Interesse der Einschaltquote. Ja, echt jetzt. Ja, und dachten, wäre toll, wenn wir uns selber mal hören. Ja, vielleicht. Gar nicht schlecht. Ja. Hm? Und, wie hörst du dich so an? Weiß nicht, ich höre mich im Moment nicht. Ach, nee? Ja. Na, dann ist es ja alles völlig umsonst. Na, eigentlich nicht, nee. Warum? Ja, warum? Na, ich meine, normalerweise hat man ja einen Grund, jetzt anzurufen, oder nicht? Ja, eigentlich sollte man ihn haben. Ja, ne? Ja. Ja. Soll ich dir jetzt erzählen, oder was? Hast du einen Grund? Ja, sonst würde ich jetzt nicht anrufen. Hey, damit habe ich gar nicht gerechnet. Schön. Wow. Toll. Kannst du den Grund erstmal nennen und dann können wir sehen, ob wir weiterreden. Ja, klar. Und zwar ist es am Sonntag passiert. Ach so, du meinst, der Grund ist jetzt, dass du dachtest, über eine Osterkatastrophe. Ja? Ja. Ja, schön. Ist am Sonntag passiert. Am Sonntag passiert, ja. Und zwar bin ich bei meiner Freundin gewesen, beziehungsweise meine Freundin ist bei mir gewesen. Und wir haben oben in meinem Zimmer gesessen und haben gequatscht und auf einmal ging unten das Telefon. Und du musst wissen, wenn man die Zimmertür aufmacht, ist man gleich auf der Treppe. Und wenn man die Treppe runtergeht, ist da gleich eine schöne Glastür. Ja, und wenn man fällt, ist man schneller. Genau. Und wenn man mit dem Fuß in die Glastür reinfällt, ist es vielleicht auch nicht so gut. Prima. Ja. Das klingt ja durchaus interessant. Ja. Also hier in aller Hektik die Tür aufgerissen? Nee, nicht mal die Tür aufgerissen. Man rutscht auf der Treppe auf. Ja. Und dann sitzt der Fuß in der Glastür drin. Und dann blutet es erstmal ganz schön. Dann überlegt man, wie kriegt man den raus, ohne sich zu schneiden. Und dann hört man, man hat sich schon längst geschnitten. Man hatte sich schon geschnitten. Ja, man muss sich jetzt keine Gedanken machen. Kann den Fuß einfach rausreißen, ist okay, bleibt so. Wird nicht besser und nicht schlimmer. Ja, genau. Ja. Und hat er wunderschön geblutet. Und dann musste man natürlich gleich zum Arzt fahren. Ja. Und dann war natürlich erstmal der restliche Tag hin. Naja, aber interessant. Ja, ist ja interessant. Ja, man steht auf immer im Mittelpunkt, was man so ja nicht erwartet hätte. Weil vorhin hat den keiner beachtet, weil man sowieso nicht so gelitten ist als Osterbesuch. Hm? Und wenn man zurückkommt nach Prenzlau, hat man auch tüchtig was zu erzählen, was in Beetz so los ist. Nee, das war ja vor Beetz. Das Blöde ist nur, wenn man jetzt zur Disco geht, dann ist man genau die, das arme Mädchen, was da auf die Tasche aufpassen muss. Ja, wahrscheinlich, wenn ja, man nicht tanzen kann. Das Blöde. Geh nicht zur Disco. Mach einen Fernseher an oder hör Radio oder so. Ja, Radio höre ich gerade. Ich meine, mit Fernsehen ach ja, ach ist ja. Ganz schlecht. Ja, nee, mit Fernsehen lass du lieber. Das ist ja ein Konkurrenzmedium. Ja, stimmt. Na, okay. Manchmal auch nicht, ne? Wenn man OAB zum Beispiel manchmal guckt. Stimmt, das ist ja ein großartiger Anlass, hier für mich Eigenwerbung zu machen. Am Freitag jetzt wieder mit dem Fernsehen auch weiter. Ja, siehst mal. Freitag 0 Uhr, wobei Freitag 0 Uhr stimmt nicht. Eigentlich ist es Sonnabend 0 Uhr. Es ist Freitag 24 Uhr, aber da die Sendung 0 Uhr heißt und ich ja quasi am Freitag dann doch anfange und in Sender fahre, denke ich immer, dass es Freitag ist. Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Hm? Okay. Damit ich auch mal was los werde, was mir auf dem Herzen liegt. Hm? Okay. Tschüss. Und der andere Fuß ist aber noch okay? Der ist noch okay, ja. Und jetzt ziehst du da so mit Krücken durch Beetz? Nee, nee, also so schlimm ist es nicht. Ich habe einen Verband und genäht ist es, aber sonst geht's. Und passt du noch in die Schuhe rein? Gerade so. Na, dann ist ja okay. Dann ja. Sieht's ja bloß so aus, als wenn du so BDM-Strümpfe anhättest, da immer so eine weißen Socken, die so gruselig runtergerollt sind, wa? Wo ich immer frage, was treibt die jungen Frauen nur dazu, sich so hässliche Strümpfe anzuziehen? Fußballsocken, ja. Ja, aber du hast jetzt eine Entschuldigung. Ja. Insofern geht's. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hier ist der Dennis. Wer? Der Dennis. Dennis. Mann, das ging aber schnell. Tja, ich bin ja, du hast ja eben der Totalflinken im Radio erwischt. Ja, nein. Ja, viele Kollegen sind viel langsamer. Ja, genau. Ich gucke mich gerade aus dem Fenster aus und dachte mir, wann geht denn hier endlich ran? Und wieso kickst du denn deshalb aus dem Fenster? Ja, mein Bett steht genau vom Fenster, so in Fensterhöhe. So. Und da gucke ich bis zum manchmal denke ich ja auch doch, dass ab und an schlichtere Gemüter anrufen und dass du jetzt vielleicht davon ausgegangen bist, dass ich dann vor deinem Fenster erscheinen müsste, wenn das Gespräch losgeht. Aber da bin ich ja bei dir offensichtlich an der falschen Adresse. Nee, bist du nicht. Bist du nicht? Du hast echt erwartet, dass ich da am Fenster vorbeilaufe? Ja, genau. So im 20. Stock. Und ist schon öfter passiert, dass da, sagen wir mal, der das Wetter ansagt, vorbeikommt oder von Nachrichten her oder so? Ja, die Wetterfrösche, wenn dann. Ah ja. Aber ist nicht. Nee. Ich wollte doch meinen Osterkatastrophenfilm erzählen. Naja, das sollst du ja auch. Naja, du redest aber so viel. Ja, naja, aber nur aus Notwehr. Ach so, gut. Also, wir sind nämlich an die Ostsee gefahren. Im 20. Stock wohnst du? Ja, genau, im 20. Stock. Aber da muss es ja doch eher eine größere Ansammlung von Menschen sein. Wo ich wohne? Ja, wahrscheinlich Berlin? Ja, genau. Ja? Naja, wo haben die woanders noch 20 Stöcker? Genau. Naja. Oh, jetzt kotzt der Brandenburger wieder, sag ich dir. Diese Berliner arroganten Säcke. Da wohne ich ja, wir haben hier auch eine U-Bahn, wenn wir wollen. Also wir hätten eine, wenn wir wollten. Wir wollen ja nicht, wie? Ich wurde in Brandenburg geboren. Ach du, na dann geht es ja. Du bist zugereist, aber du bist ein paar Jahre her. Zugereister, aber kannst die so 20-Stöckigkeit einer Großstadt genießen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nee? Viel über nach Argelenz ziehen. Ach echt? Ja. Dir fehlte das abends so gegen den Sonnenuntergang, der Schäfer mit den Tieren vorbeizieht? Da gibt's keine Schäfer in Argelenz. Echt nicht? Was haben die denn dann da? Keine U-Bahn, keine 20-Stöcker und nicht mal Schafe? Ja, wo muss 40.000? Da gibt's keine U-Bahn. Wie viel wohnen da? 40.000? 40.000. Ach, das ist ja dann doch wieder ziemlich viel für so, sagen, für davon, so für eine Stadt, die Erkelenz heißt. Genau, da sind nämlich, glaube ich, 5.000 Schüler von. Oder 10.000, weiß ich nicht. 5.000 Schüler? Ja, das ist halt die absolute Schulstadt da wohl im Westen. Ach. In Nordrhein-Westfalen. Und der Rest ist Lehrer, war da? Genau so, ja. Oh Gott, ist ja eine Traumstadt, ist ja toll. Die restlichen 5.000 sind Elternversammlungen. Ja, und die ganze Stadt wird so regiert von debilen Scherzen, dass man sich Schuhcreme auf die Türklinken macht und so eine Sachen, wa? Ja, mindestens, wenn Alle das, was so eben Schüler und Lehrer bewegt und verbindet. Da willst du hinziehen? Warum denn? Da kennst du ein total schönes Mädchen. Ah ja, kann man ja schon von aussehen. Wenn da 5000 Schüler sind, da wird schon ein total schönes dabei sein. Ja, eins mindestens. Ja, nur das andererseits in Berlin sind ja doch auch relativ viele, dass man vielleicht auch davon aussehen könnte, dass er ihn oder zwei total... Ja, ich habe immer die Probleme, die Mädchen anzusprechen. Ich kann das immer nicht. Ach nee? In der S-Bahn, da muss man immer hauruck oder gar nicht. Und bei mir ist weil gleich die nächste Station und ja, knallt genau, die Tür zu und dann fangen die langen Blicke an. Genau. Wenn man denkt, Mann, Idiot, bin ich ein Idiot. Wenn man draußen... Bist du auch schon mal zurückgefahren? Wollte schnell ich mal. Schnell in einen anderen Zug gesprungen und wieder... Wolltest oder hast du? Ja, ich wollte bloß. Also wollten. Oh Mann, wollen reicht da nicht. Das arme Mädel hat da gestanden eine halbe Stunde. Ja, aus dem Grund will ich ja nach Erkelenz. Da wurde man angesprochen. Ach, da wird man von den total schönen Mädchen angesprochen? Ja, totaler Wahnsinn. Ja, wenn sie das rumspricht, dann treiben sich doch dann nur noch so picklige Jünglinge in der Stadt rum und hoffen, dass irgendwie angesprochen werden, oder? Was heißt denn picklige Jünglinge? Hör mal auf. Ja, was du jetzt, das war jetzt bloß so eine Durchschnitt, so eine Über-, so ein Typenbegriff. Aha, okay. Ja, ohne dass jetzt jeder Einzelne, der da meint, ist, das unbedingt einlösen müsste. Das ist in Ordnung. Übrigens, du sagst, dass man nur mit Mädchen quatschen kann, das stimmt gar nicht. Das kann man auch ganz gut. Ja, aber nicht immer. Nicht immer, ja, das stimmt. Ein paar sind ein bisschen blöd bei dir, wenn die anrufen. Ja, weil die da immer gleich sich aufpumpen und so tun, als ob sie Rasierkling unter den Armen hätten und ja, so. Ja, spätestens. Denken jetzt mal, wir müssen auch mithalten. Was? Wir denken, jetzt müssen wir auch ordentlich mithalten können und so. Ja, genau, spätestens dann, wenn du selbst bei sie beschimpfst. Ach, sag mal, und von der total schönen Erkelenzerin bist du jetzt angesprochen worden? Ja, hast aber eigentlich auch schon 2 Jahre her. Und du meinst, jetzt wird Zeit, dass du dich mal meldest, wa? Nee, sag mal, die schnellen Entschlüsse sind auch nicht deins, wa? Nee, denn da musst du hier nach Hause wieder, also nach Erkelenz, ich musste nach Berlin. Ja. Und dann war ich 3-4 Mal da und sie war 5-6 Mal hier. Aber irgendwas ist dann zu lang und zu weit und ja, war und anstrengend. Wo habt ihr euch denn getroffen, wenn es nicht in Erkelenz ist? In Bad? Ja, im kleinen Walsertal, kennst du das? Nee. Nee, total schön, da muss man hinfahren. Mein Lieber, du kommst aber was von rum, du Hut ab. Das als Ossi. Nicht schlecht. Soll man kaum für möglich halten. Ja? Kennst Deutschland wie deine Westentasche, hä? Die schönen Stellen im Schwarzwald und alles. Nee, kenn ich nicht. Ich bin ja ein bisschen beruhigt. Und jetzt musst du, wie alt bist du denn? 22. Na, da kannst du ja schon ganz alleine nach Erkelenz ziehen. Da musst du ja nicht Mutti und Vati überreden, dass die Wohnung wechseln, wa? Und sich einen neuen Job suchen und so. Ich muss mir das Geld geben. Ach so, daran soll es dann nicht hapern. Ja? Wieso müssen die dich jetzt die ganze Zeit aushalten, nur weil so ein schönes, total schönes Mädel in Erkelenz ist? Naja, teilweise. Ja, vielleicht kannst du ja einen Job suchen, das wäre doch auch nicht schlecht, wa? Erkelenz, als Lehrer. Oder als Horterzieher. Ja, oder als der permanente Sitzenbleiber. Mit 22 hast du ja die besten Voraussetzungen. Ich habe Abitur. Ja, das musst du ja nicht anmerken lassen. Ja, okay, stimmt, ja, genau, ja. Kann ich machen, ja, ist eine gute Idee. Na, oder gleich Lehrer mit 22 und Abitur reicht vielleicht ohne Jans, oder? Naja, vielleicht in Erkelenz, mal probieren. Probier mal, um total schöne Mädels zu beeindrucken, mag es vielleicht ausreichen. Wobei, ich kenne die Erkelenzerin ja nicht. Du wolltest ja aber von deinen Osterkatastrophen eigentlich erst. Ziehst du denn jetzt nur nach Erkelenz? Ich weiß noch nicht. Wie viel Geld müssten dir denn deine Eltern da monatlich überweisen, dass du den Schritt wagen würdest? 533 Mark. Ach, das hast du aber genau ausgerechnet. Das staunst du, gell? Ja. Wo kommen denn die, also 500 Mark verstehe ich ja, wo kommen die 33 her? Was haben die zu bedeuten? Na, das ist ein Bier. In der Woche. Ach, in der Woche 533 Mark? Ja, klar. Ey, mein Lieber, da hast du aber ein Monatseinkommen, da würde ich mir die Finger nachlecken. Jetzt hau auf. Echt? Und dann noch eine schöne Erkelenzerin dazu. Dir jetzt aber gut. Ja, war. Und der Vater ist Direktor, glaube ich, von dem Gymnasium da. Ihrer? Ja. Der könnte auch noch ein bisschen was zuschießen, meinst du? Genau, so sieht das aus. Ach, ein Schlitzohr hier am Telefon ist ja nicht schlecht. Was? Ja, nee, ich sitze da, staune Bauklötzer, wa? Und denke, Kutner, kannst du ja doch noch was lernen von den jungen Menschen. Lernen. Ach schön, wie du auch so eine gewisse Bescheidenheit noch hast. Wenn das irgendwie zusammenkommt. So ein realistisches Anspruchsdenken und gleichzeitig bescheiden. Nee, doch. Ach, jetzt stapel nicht. Du bist schon ein ganz bescheidener. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt musst du aber deine Katastrophe erzählen. Meine Katastrophe, die war in der Ostsee, es ging auch um Frauen. Da waren wir am Sonntag. Mai, ein Weiberheld hier. Nein, eben nicht, ist ja schlimme. Ach so, ach ja, nee, eigentlich ja nicht. Disco, und da war so eine total bekloppte Disco, das war die Einzige, die in Ahlbeck da rumstand. Ich sag mal, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, deine total schöne Freundin aus Erkelenz würde jetzt zuhören, würdest du die Geschichte genau so erzählen? Ja, glaub schon. Echt? Naja, sie hört ja nicht zu. Ja, wollen wir mal hoffen. Ach, ey, wer die total schöne Frau aus Erkelenz kennt und jetzt die Sendung vielleicht mitschneidet, schickt der bloß eine Kassette. Jetzt bist du aber wieder dran. Mach das nicht, mach das nicht. Nee, da waren wir auch 15 Mann gewesen, auch nee, mit Frauen. Ach, in der Gruppe ist man da noch irgendwie stärker und mutiger, wa? Naja, natürlich, ja? Die Musik bekloppt. Ist doch viel leichter, zu zehnt eine Frau anzureden als alleine. Nee, das machen wir ja nicht. Wir sind ja, aber andererseits ist so entschieden aussichtsloser. Stimmt eigentlich, ja. Wir haben es nicht gemacht. Ja, ach nicht. Wir haben die Musik beschissen und dann haben wir uns dann ziemlich 1, 2, 3, 4 reingeholfen. Und dann waren wir ziemlich betrunken alle. Oh Mann. Aber wir konnten noch denken und reden. Nee, reden konnten wir noch, aber denken nicht mehr. Ja, das tue ich gerne. Da haben ja viele auch im nüchternen Zustand ihre Schwierigkeiten mit. Ja, das stimmt. So den ziehen wir dann auch ab und zu. Du bist echt ein ganz Bescheidener. Ich glaube, das ist das, was Frauen an, so faszinierend an dir finden. Meine Bescheidenheit. Ja. Naja, hast du auch Frauen dann? Ich bin ja unbescheiden. Nee, aus dem Grund frage ich ja. Deswegen? Ja. Du sollst dann keine Frauen haben, oder wie? Nee, aber ich habe total schöne Probleme. Schöne Probleme? Ja. Und nicht nur in Erkelenz. Komm, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich hier meine Probleme erzähle. Du sollst jetzt deine Katastrophe endlich zu einem schrecklichen Ende bringen. Gunnar? Ja? Bist du noch da? Gunnar? Sag mal, ist dir jetzt was auf den Kopf gefallen vielleicht in der Zwischenzeit? Hallo? Oh weia, nicht nur bescheiden, sondern doch auch ein Problemkind. Wenn ich jetzt wüsste, wo der anruft, würde ich ihm Notarzt schicken. Aber so, die sind zynisch, die nehmen dann doch nicht teil am Schicksal des Hörers. Der liegt jetzt vielleicht da, hat irgendwas auf den Kopf gefallen bekommen, verdreht die Augen. Aber an einem Radioprofi ist sowas einfach egal, der macht dann Schluss. Ruft noch Tschüss und gute Besserung hinterher und spielt eben einfach eine Musik. An dieser Stelle, weil ich schon selber Eigenwerbung gemacht habe, Barbara Goscher, die nämlich auch am Freitag im Fernsehen 0 Uhr zu sehen sein wird. Und das Tolle ist, die macht ja selber total prima Musik, die werden wir gleich hören. Aber ich habe sie und ich denke, das ist eine clevere Strategie, sie hier nötigt, noch ein Hendrix-Stück einzuüben. Sodass sie dann da im Fernsehen auch irgendein Hendrix-Stück singen wird. Ich habe, ich war großzügig, ich habe gesagt, soll nicht Stars and Stripes sein in einer Woodstock-Fassung, sondern sie kann sich selber eins aussuchen und hier singt sie aber erstmal eins von sich. Das ist so ja der Titelsong von ihrer, von dieser neuen CD Ceremonies und das ist echt ein total schönes Stück. Mm. You don't have to worry about the things I've done to you. I hope you know I'm sorry if I hurt you. And even in the bad times, I know we'll get through. As long as we keep serving by every thing we do. Maybe that I'm an angel just sent out for you. And might be you could help me get out of the blue. That we found us and the gods, I bet they smile upon us. So just hold me tight, slowly make love to me. Could you stay with me tonight? Show me that you want me. Serving, and that's the only thing that we can do. And is life forever burning in the ceremonies of me and you? muss ich was sagen, oder? Scheiße, ey. Tut mir leid. Jetzt, ich war ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt. Das war jetzt eben Bauer Goscha, die erste Titel. Und dann noch gleich der Anfang vom zweiten Titel, damit man ungefähr einen Überblick über die Platte bekommt. Und dann will ich, also wenn er mal richtig, dann spiel ich den dritten Titel auch noch mal kurz an. Das war der Anfang vom dritten Titel, denn warum sollen wir da nicht noch den Anfang, sagen wir, vielleicht vom vierten Titel auch noch bieten? Das ist eine Möglichkeit, wenn man so anspielt. Einerseits macht man es quasi im Schnelldurchlauf und macht die Leute auch in gewisser Weise neugierig auf so eine Platte, weil sie dann doch irgendwie denken, ach, wie mag wohl dieser fünfte Titel zum Beispiel weitergehen. Tja, Kinder, wird mein süßes Geheimnis bleiben, wie der fünfte Titel hier weiter geht. Es sei denn, ich spiele ihn vielleicht in der nächsten Sendung. Barbara Goscha, jetzt habe ich aber jetzt hier, glaube ich, genug Reklame gemacht, aber ich habe ja auch nur deswegen so viel Reklame gemacht, weil da eigentlich Eigenwerbung war. Wir telefonieren ja weiter, würde ich sagen. Ich sollte eigentlich immer noch um Osterkatastrophen gehen, aber ich muss noch eine Sache, einen Satz sagen, weil nämlich jetzt der halbautomatische Anrufbeantworter seine Arbeit aufnimmt. Wie öfters mal passiert, sind alle Leitungen besetzt. Wäre jetzt aber doch eine wichtige, kurze, knappe, sagen wir mal in 4, 5, 6 Sätzen formulierbare Osterkatastrophenerfahrung hätte, der hätte dann gleichzeitig die Möglichkeit, hier anzurufen beim halbautomatischen Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0331, ist heute eine andere, 721 39 61. Und da müsste man dann anrufen und dann steht dann ein junger Mann am Telefon mit einer ganz bezaubernden Stimme, wie er mir vorhin gezeigt hat, und nimmt eure Anrufe auf Band entgegen, die man dann in einer zusammengeschnittenen Fassung am Anfang der nächsten Sendung hören kann. Also der halbautomatische Anrufbeantworter hat heute die Telefonnummer 721 39 61 und das Ganze spielt sich in Potsdam ab. Tag, wer bist denn du? Hi, hier ist die Bea. Ey, Frauen sind auch so zurückhaltend. Du hast jetzt die ganze Zeit schon gewusst, dass du eigentlich, wenn du was gesagt hättest, wärst du zu hören gewesen, oder? Wusstest du nicht? Was? Wusstest du das nicht? Doch. Bist du ganz sicher? Jetzt habe ich doch, jetzt wo du so zögernd antwortest, habe ich doch den Eindruck, dass die, was man als Zurückhaltung bei Frauen oft vermutet, nur Ahnungslosigkeit ist. Nee, ich war eben nur ein bisschen perplex, weil ich versuche... Und Perplexität, Ahnungslosigkeit und Perplexität. Gehen so ein ganz hier schlecht spezifisches Amalgam ein, was Frauen betrifft. Mein Gott, es ist nervig. Echt, es ist total anstrengend. War erst müht man sich ab, hier in die Sendung zu kommen, denkt, jetzt könnte man was sagen. Und dann quatscht der Typ die ganze Zeit alles voll und man hat überhaupt ja keine Chance. Scheiße. Ey, Showbusiness ist total hart, ist total hart, echt. Mann, hör mir doch mal zu. Ich habe eine total witzige Geschichte, wirklich. Ey, das ist schwierig, wenn man so eine Sache vorher versichert und sagt, das wird eine total witzige Geschichte. Naja. Und also, dann lacht keiner, das ist fies, wa? Nee, also pass auf. Also ich bin aus Berlin und bin Hebamme und habe natürlich mal, wie alle Hebammen... Oh, immer auf das Schlimme, ja. Und naja. Wie heißt denn du? Ja. Bea? Ja. So, ich frage jetzt nur. kann ich jetzt ja nicht so genau erklären. Warum? Bist du so eine festangestellte Hebamme? Es soll ja auch freie geben. Ja, also teils. Was? Wir sind teils? Also teils im Kreißsaal halt, ne? Ja. Und teils so freiberuflich. In der Klinik. Und dann wird noch so ein bisschen nebenbei schwarz erarbeitet, oder wie ist das? Nicht, geht alles über die Steuer, logisch. Ja, da musst du vorsichtig sein, was du hier erzählst. Ja, meinst du, wie vorsichtig ich schon bin? Ich werde schon überhaupt nicht sagen, wo ich in Berlin arbeite, weil Datenschutz und so, ne? Ach so. Weil die Geschichte, die hat doch ein bisschen damit zu tun. Naja, also jedenfalls... Ist jetzt aber nicht aus der Richtung, was dem einen sind Uhl, ist dem anderen sind Nachtigall, oder wie? Mann, darf ich jetzt mal ein bisschen erzählen? Ja. Eine österlich katastrophale Hebammengeschichte. Ich bin sehr spannend. Genau, also es war so. Ich hatte halt am Ostersonntag Dienst, ne? Ey, wir hören aber vielleicht auch Hebammen zu. Hast du dir das jetzt überlegt? Ja, klar. Ja? Und vielleicht auch schwangere Frauen. Also darf jetzt, sollte nicht so sein, dass jetzt, sagen wir mal, morgen in der Bildzeitung steht, dass deswegen jetzt mehrere Frauen vor Schreck niedergekommen sind. Nein, es ist ja, mein Freund sagt gerade, die Bild hat schon Redaktionsschluss, er kennt sich dann nicht ein bisschen aus. Ey, dein Medienberater da hinten, dann kann ja nichts passieren, gut. Na, jedenfalls ist doch tatsächlich am Ostersonntag ein Kind geboren, was mit Vorname Junior heißt. Junior? Ja, Junior. Junior? Ja. Und ach Gott. Dermaßen schräg, dass ich überhaupt nicht mehr die Eier gefunden habe, als ich nach Hause gekommen bin und die suchen sollte. Das war jetzt ein Satz, bei dem man gerne nachfragen würde. Ach, brauchst du nicht. Ach, nee, ist schon okay. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt in deinem Kopf vorgeht, aber ich meine richtig die Schokoladeneier. Und hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mein Kopf unterliegt auch dem Datenschutz, ja? Ach so. Da hast du dich jetzt bitte nicht einzumischen. Und wartet jetzt nur die Rache des Vaters, weil der schon auf Senior getauft wurde? Ja, das weiß ich nicht. Wie hieß denn der Vater? Ich bin nicht hinter Stingen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die ihr Kind Junior nennen. Richtig, als Vorname? Ja. Ja? Ja, und da war ich irgendwie so perplex, kannst du vielleicht... Und wartet jetzt auch, sagen wir mal, so ein Elternpaar, wo man das vielleicht irgendwie sozial zuordnen könnte, ja, dass die ihr Kind auch möglicherweise Lieutenant genannt hätten mit Vornamen? Also ich denke einfach mal, die haben es nicht gerafft. Also sie sagte dann auch halt, dass, naja, wieso, es gibt auch viele, die Junior heißen. Aber sie hat einfach nicht gerafft, dass es dann vielleicht kein Vornamen ist, sondern einfach nur so, naja, du verstehst schon, ne? Ja, ja. Kunze Junior oder so. Oder hey. Und das fand ich so dermaßen schräg und deswegen musste ich dir das unbedingt erzählen, ne? Ja. Und vielleicht hat es auch irgendwie Gemeinnützigkeit, weil vielleicht hören jetzt Frauen zu, die demnächst ein Kind kriegen. Ja, und die sitzen jetzt alle da, Junior ist ein toller Name. Ja? Oh, dann schreit warum ich soll, warum, so, warum soll das arme bald Gerd heißen? Also ich denke mal, wenn ich demnächst wieder so eine Erfahrung mache hier, dass ein Kind Junior heißt und dass sie sagen, sie haben es im Fritz gehört, dann flippe ich irgendwie aus. Ach, vielleicht sollten wir mal eine Sendung... Ja, Kinder, liebe junge Frauen, nennt euer Kind Major zum Beispiel. Major ist noch viel geiler als Lieutenant. Oder Jürgen, ne? Komm, komm, komm, Bea. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Ciao. Hallo? Ja, hallo. Tag. Hier ist Richard. Ich sag nochmal schnell die... Tag, Richard. Ja. Lieutenant Richard. Ich sag schnell nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch. Darf ich? Ja, mach mal, klar. Ich hätte das jetzt nicht gemacht, wenn du gesagt hättest, nee. Mhm. Weil ich auch ein höflicher Mensch bin. Naja, darauf nehmen wir Rücksicht. Sag mal an. Ach, wenn man nur so ermuntert wird. Das ist echt toll. Ja. 721 39 61. Ja. Da könnte man durchrufen und da seine kurze, knappe Osterkatastrophengeschichte erzählen. Die würde dann auf Band aufgenommen werden und ist dann in der nächsten Sendung am Anfang zu hören. Aha. Hi, Richard. Ja. Du bist aber auch ein höflicher. Na, bin ich immer. Schön. Ja, Katastrophe. Ich weiß nicht, hat schon Neuropina angerufen heute? Eine Neuropina? Ja. Na, wegen der Katastrophe. Nee, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, sagen wir mal, landsmannschaftlich sortieren würde. Aber du meinst jetzt wegen dieser Gasexplosion da. Genau, deshalb, ja. Die Kinder, wir lesen alle dieselben Zeitungen, wa? Ja. Ja, und das besetzt dann das Denken und die Fantasie so sehr, dass man nur noch mal das erzählen kann, was man gestern in der Zeitung gelesen hat. Nee, das Problem ist, ich bin aus der Ecke und war natürlich Ostern da, weil da... Ich meine, das ist jetzt schon irgendwie doch eine ziemlich herbe Katastrophe, die man wirklich in der Zeitung lesen kann. Insofern ist es... Nee, weißt du, das Ding ist ja folgendes, die Sache an sich ist ja nicht die Katastrophe. Was für mich so die Katastrophe war, dass da so viele Leute hingegangen sind und sich das angeguckt haben, weißt du? Ach so. Ja, ich bin eigentlich nicht dort immer, sondern bin sonst in der großen Stadt und habe mich der Feiertage halber eben mal da wieder hinbewegt und bin da zufällig in diese Stadt verschlagen worden. Und habe eben gesehen, wie da die Absperrungen waren und so. Und was mich doch wirklich absolut schockiert hat, war, dass da eben unwahrscheinlich viele Leute hingegangen sind und sich da angeguckt haben. Und sich da so an dem Elend der anderen Leute irgendwie ergötzen. Und das war doch für mich irgendwie so die Osterkatastrophe an sich. Ja, das ist komisch, wie unterschiedslos das wird. Ich glaube, sagen wir, wenn Lippert in der Stadt gewesen wäre, wären auch so viele hingegangen. Und dadurch, dass sie das immer alle nur aus dem Fernsehen kennen, Lippert und die Katastrophen, macht es dann letztendlich keinen Unterschied mehr. Man denkt, man muss hingehen, dabei gewesen und ist abends vielleicht nochmal Brandenburg aktuell selber zu sehen. Und dann genau, und dann nach Hause gehen, sich vor die Glotze hängen, sich das angucken und... Und dann, hey du Mutti, da bist, ja, ich, da bin ich, da bist du doch zu sehen. Ich bin auch da zu sehen und... Ja. Ja, und dann, naja, weil man nun auch aus der Ecke irgendwie ist und dann auch irgendwie mitbekommt und so und Mensch, und ist das nicht da und da und wohnt da nicht der und der, Mensch, vielleicht ist dem ja auch was passiert und das war doch irgendwie sehr erschreckend. Aber was noch viel erschreckender war... das muss ich ja auch noch erzählen. Ich war dann, wie gesagt, wie bei der Familie da zu Hause. Und dann, wie man das in so osterlicher Weise so macht, rufen dann auch so die Verwandten an und so. Und dann ruft eben auch der Onkel an aus Berlin. Und der will auch teilhaben am Unglück. Ja, und dann wird auch darüber irgendwie so gequatscht und so. Und man kommt natürlich auch auf dieses Thema da irgendwie zu sprechen. Und was dann so kommt, ist, ja, Menschen, stell dir mal vor, muss ich dazu sagen, auch wenn ich mir vielleicht den Zorn der Leute irgendwie auf mich ziehe, das ist ein Onkel aus dem Westteil Berlins, ne? Der also auch schon immer dort gelebt hat. Und der sagt dann plötzlich, nun stell dir mal vor, da hast du dann da irgendwie dein Leben lang geschafft und so. Und dann hast du dir da so ein Mietshaus gekauft. Und dann ist da, weil da so ein Idiot sich das Leben nehmen will, wird er da plötzlich dein Haus in die Luft gejagt. Ach toll, Katastrophen aus der Sicht von Hausbesitzern. Und hast du das, und da war ich dann doch irgendwie der Teil gedacht, das kann aber nicht wahr sein. Da sind Leute irgendwie ziemlich schwer betroffen, haben sie ja ihr Leben verloren und kleine Kinder sind irgendwie draufgegangen. Ja. Und dann kommt da so einer und sagt, und sein na, Herz. Stell dir mal vor, du hast so ein Haus und das geht da in die Luft und dann ist das plötzlich weg und deine sämtlichen Lebensersparnisse sind da irgendwie draufgegangen. Und das ist für mich irgendwie die Osterkatastrophe an sich gewesen, irgendwie so, wo ich dann halt vielleicht auch noch andere private irgendwie habe, aber das ist irgendwie so das Ding. Sein Herz schlägt für Mietheuer. Hast du mir gesagt, dass er ein Arschloch ist? Ich habe ja selber mit ihm nicht gesprochen. Ach so. Das Problem, mir wurde das dann nur zugetragen von anderen Familienangehörigen, die mit ihm gesprochen haben, irgendwie, weißt du? Und das ist doch irgendwie so eine Sache, die, ja, das hat mich doch ein bisschen berührt, so, weil ich habe jetzt hier mal so ein bisschen zugehört, ich habe leider den Anfang nicht so mitbekommen, deshalb wusste ich nicht, was so los war bei dir hier heute, habe dann so ein paar Sachen gehört, aber das ist doch irgendwie, das war so eine Sache, die ich nicht so sehr gut fand, muss ich mal so sagen. Das schon, aber ist schon so eher die alltägliche Form von Katastrophe, wa? Die erlebt man Tag für Tag für Tag. Ja, wenn man sich Tag für Tag so vor die Glotze hängt oder die Zeitung aufschlägt und so, aber wenn man dann doch oder mit solchen Onkels telefoniert. Aber das war nun doch irgendwie mal so eine Sache, wenn man so ursprünglich aus so einer kleinen Stadt kommt und man bekommt das dann mal irgendwie so mit, dann ist das doch schon irgendwie eine Sache, die einem so ein bisschen näher geht. Und wie weil sonst, Mensch, man kriegt da mit, dass da in Japan so eine ist ja nicht noch nicht hundertprozentig klar, aber alle Welt geht davon aus, dass da so eine verrückte Sekte da mit Giftgas irgendwie rumrennt, aber das ist ja alles so weit weg und das interessiert ja überhaupt nicht und so. Und dann kann man sich das ja auch angucken und dann kann man denken, Mensch, lass doch die Türken sich da hinten sich die Köpfe einschlagen, solange wir zu Hause unsere Ruhe haben. Ja. Weil wenn es nicht so weit weg wäre, dann wären die vielleicht auch noch nach Tokio gefahren und hätten gekickt, was da so an der Ruhe los ist. Wäre das auch noch irgendwie gewesen. Aber andererseits denken sie Dieto sehr ins Geld und dann kicken sie doch lieber Fernsehen. Ja, dann. Aber dann lieber 14 Mark Kabel im Monat bezahlen. Dann machen sie das lieber so irgendwie. Aber ja, das ist eigentlich so die Osterkatastrophe gewesen, die ich eigentlich mal so erzählen wollte. Okay, danke ich dir für deinen Anruf. So. Und würde jetzt versuchen, bei so einem Gespräch, da stellen sich ja irgendwie gleich immer Ohnmachts- und Frustgefühle ein. Mhm. Und würde die jetzt aber gleich kontern mit Tokotronic, die genau, glaube ich, aus dieser Erfahrung heraus, also hat ja, das jetzt eine persönliche Katastrophe damit verbindet. Wo warst du da? Wo war das? Im Gérard Philipp war das. Das ist in Kleinmachnow oder wo? Nee, das ist nicht in Kleinmachnow, das ist in Treptow. Ach, das ist in Treptow. Das ist in Treptow. Alles klar. Und die singen, glaube ich, ihr folgendes Lied hier, auch so ein bisschen genau aus dieser Erfahrung heraus. Aha. Okay, tschüss, hör schön hin. Tschüss. Tokotronic ist ja oft genug hier im Sender gelaufen, aber hat eben auch seine Gründe. Oh, sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 111. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, dann machen wir einfach ein bisschen weiter mit dem Sprechfunk. Die Talkotronic musste jetzt einfach hier gespielt werden, um diese Art Frust aufzufangen, der sich ja nach so einem Telefonaten dann unschwer einstellt. Tach, wer bist denn du? Hallo? Bitte rufen Sie die Auskunft an. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Als sich junger Mensch wieder was einfallen lassen. Bitte, dass ich hier blöder aussehe, sieht so aus, als ob ich jetzt jemanden angerufen hätte. Habe ich überhaupt ja nicht. Hallo? Rufen Sie die Auskunft an. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Hallo? Ja, hallo? Tach. Tach, hier ist die Steffi. Hier ist Kuttner. Ja, hallo, du wolltest hier Katastrophen hören? Ihr mäßigte Osterkatastrophen. Ja, ob das hier mäßigt ist, weiß ich nicht. Aber privat war sie schon. Na klar war die privat, pass auf. Oh, ja, jetzt klingt es ja doch herb, ja? Hm? Klar. Ostersonntag. Finde ich ein Kuvert auf meinen Tisch. Mache das Ding auf. Steht drauf, bin weg. Gruß, Ronny. Denke wahr. Ich nehme an, Ronny ist der Typ, mit dem du 10 Jahre zusammengelebt hast? Nee, das ist mein Mann. Ach, ist dein Mann? So. Also, ich erstmal alle mobilisiert. Kicker, Fernseher weg, Stereoturm weg. Zettel mit diesen drei Worten. Bin weg, Ronny? Ja, bin weg, Ronny. So. Naja, jedenfalls habe ich dann erstmal überall angerufen. Ja, also, keiner wusste, wo er ist. Dann am Ostermontag traf ich nachmittags eine Nachbarin. Also, die wohnt direkt im Haus neben mir. Ja, sagt sie, ob mein Mann denn da bei dem und dem was zu reparieren hätte. Na, wieso hat der da was zu reparieren? Na, der geht da ja dauernd ein und aus. Na, so habe ich hintenrum erfahren, der ist jetzt beim Kerl eingezogen. Und was ist jetzt aus deiner Sicht schlimmer, dass der Bi ist oder dass der Stereoturm weg ist? Oder dass Ronny weg ist? Ja, also ehrlich gesagt, dass der Bi ist, weiß ich mit was der nebenbei das hier noch alle getrieben hat. Na, ist das nicht eklig? Also da bin ich ja eher Materialist. Ich finde das mit dem Stereoturm ja schlimmer. Mit dem Bi ist doch sein Ding. Ja, mit dem Bi ist sein Ding. Der Fernseher ist da, mehr interessiert mich nicht. Nee, also das finde ich nur ein starkes Stück. Vor allen Dingen, der wohnt jetzt nebenan. Der andere Kerl, den habe ich mir angekickt, der ist über 60, der Ronny, der ist gerade mal 30. Und ich stelle mir das vor, der war früher mal Koch, der kocht den da das leckere Essen. Ich bin sonst von Arbeit gekommen, da hat er für mich was gekocht, weil der nach Zeitung ausfällt. Wir sind zwar praktisch. Oh, das ist ja dann doch herb, wa? Stellturm ist weg und man muss jetzt immer Pizzaservice anrufen. Ja, naja, so ähnlich, aber stell dir das vor, na, das ist eine eklige Osterkatastrophe, ja. Also nachher ich mich wirklich, das fand ich widerlich, ja. Und das muss ich auch sagen, also da, Also ich würde katastrophal wirkst ja schon halten. Aber das ist doch irgendwie auch toll, oder? Also versetz dich da mal jetzt in Ronny rein. Mit einem Mann? Naja, was machst denn du? Ja, na, wirst du, wenn ich einen Mann irgendwie an den Hintern rangehe, dann mag das ja noch sein, aber ich krabbel doch nicht als Mann einen anderen Kerl da an den Eiern rum. Naja, bist du Ronny? Nee, ich bin nicht Ronny. Ja, wenn ich Bi wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Warum nicht? Nein, das ist also ich meine, ich kenne mich ja jetzt nicht so aus, aber schnell, also du kennst dich ja denn jetzt aber doch besser aus. Kindern. Wir haben ja auch noch 2 Kinder. Wie soll ich denn das jetzt erklären, dass das lieber beim anderen da drinnen steckt? Vielleicht ganz vorsichtig. Ja, vielleicht ganz vorsichtig. Naja, aber ich glaube, mit der Ekelnummer kriegst du nicht auf die Reihe. Nee, das ist klar, aber wenn die sich da schwuchteln auf der Straße sehen, naja, das ist ja nur nicht gerade das Tolle. Vor allen Dingen, die sind 4 und 5. Erzähl mir mal, wie würdest du das deinem Kind erklären, was 4 und 5 ist? Erklär dem Kind jetzt mal, was 4 und 5 ist. Dein Vater ist bisexuell, der treibt gerade mit einem Mann. So, gib mir mal ein Beispiel. Ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass er einen Mann treibt. Ich würde sagen, ja, dass ich Menschen lieb haben, würde ich sagen. Und manchmal Männer und Frauen und manchmal Männer und Männer und manchmal Frauen und Frauen. Das wissen sie. Aber nun stell dir vor, die eine ist in der Vorschule, beziehungsweise kommt in eine Vorschule. Die erzählt jetzt in der Vorschule, mein Vater liebt einen Mann. Meinst du nicht, dass das Kind geschnitten werden würde? Nö, glaube ich nicht. Na? Nee. Wenn das da um die Spielereien geht? Ja, wenn das jetzt nicht alle so eine Eltern sind, die es eklig finden. Ja, also okay, also ich würde deswegen auch kein anderes Kind diskriminieren, aber es gibt ja nun mal viele Leute. Ich bin, sag mal, und jetzt wohnen die Bienen direkt auf eurer Treppe nebenan? Im Nebenhaus. Im Nebenhaus. Im Nebenhaus. Der hat sich quasi über Nacht, ist der ein Haus weiter ins nächste Bett geschlichen, hat während ich geschlafen, hat mir die Bude ausgeräumt und seine Schlüpperpaar mir da gelassen und ein paar Socken, na toll. Ja, das finde ich ein bisschen katastrophal, weil, sagen wir mal, 3-4 andere Worte hätte er schon wahrscheinlich noch finden müssen. Ja, der wird sich auch geschämt haben, denke ich mal. Und hast du ihn jetzt nochmal gesehen in der Zwischenzeit? Ach, nicht dran zu denken, ich hab mal geklingelt. Nö, und wie ja vorhin die junge Dame schon sagte, erst war ein Männerstimmen zu hören und auf einmal war Ruhe. Also das ist scheinbar so, wenn man klingelt, dass dann auf einmal die Stimmen verstummen. Das wird besonders witzig sein muss, wenn da jemand vor der Tür steht, also... Dass der alte Ronny den Mund zuhält und sie nicht drin lassen. Ja, ein bisschen verfahren klingt das schon, muss ich schon sagen. Bin weg, Ronny. Das fand ich also wunderbar. Lassen wir dabei, ist eine Katastrophe. Sag ich ja. Gut, hattest du irgendwelche Katastrophen zu Ostern? Nö, hab ich schon angedeutet, die eine Katastrophe. Die war aber extrem harmlos und auch ausgesprochen uneklig. Nur, dass mir der Alkohol ein bisschen zu Kopf gestiegen ist und ich dann wichtig. Was war das da bei diesem Konzert? Ja, das ist ja eher normal, wa? Oder? Ja, okay, kann passieren. Ja, meinem durfte das nicht passieren, der fährt immer nachts, also da wäre der Führerschein weg, da müsste sein Freund dann sehen, wie er ernährt wird, denke ich mal. Nee, naja, okay. Ja, danke ich dir für deinen Anruf. Ja, danke auch. War, tschüss. Tschüss. Eine klare Katastrophe war es, wenngleich sie mich ein bisschen Rätsel sprachlos hinterlassen hat. Oh, muss ich immer Sprache haben? Tag, wer bist denn du? Hallo, Kuttner? Also ich will dich nicht verarschen, aber hier ist normal der Kuttner. Ich heiße nämlich auch Kuttner mit Nachnamen. Glaubst du gar nicht, wa? Ja, warum nicht? Ist ja noch, also noch ist es ja kein eingetragenes Warnzeichen. Wenn es erstmal eingetragenes Warnzeichen ist, dann hast du Probleme, mein Lieber. Ja, ja, kann schon sein. Aber ich habe jetzt schon Probleme. Dann zahlst du für jede Unterschrift, die du leistest mit deinem Namen, musst du dann Tantiemen an mich zahlen. Das ist ja ganz schön übel. Aber pass mal auf, ich muss mal was Krasses erzählen. Also bisher fand ich es ja mal cool, dass ich so einen berühmten Namensvetter habe, ja? Aber seit... Und jetzt ist einer angekommen und hat der Prügel angedroht. Nee, aber schade. Seit Ostern belagern mich 20 Frauen oder so vor meiner Tür, die alle zu mir rein wollen und denken, ich wäre der Radiokuttner. Wo haben die denn diese scheiß falsche Adresse her? Warum sind die Frauen so dämlich, dass sie nicht die richtige Adresse rauskriegen? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wenn ich die Tür aufmache, brüllen die mir entgegen, vollkommen hysterisch. Soll ich mal die Tür aufmachen? Ja, mach mal die Tür auf. Hoi, hoi, hoi. Krass, wa? Ist Hardcore ein Superstar zu sein, wa? Hallo? Ist Hardcore ein Superstar zu sein, wa? Na, das Problem ist, die wollen ja gar nicht zu mir. Das finde ich scheiße, Kutter. Ach, das ist blöde. Na, ich würde dich jetzt autorisieren, sagen wir mal, die nächste Dreiviertelstunde lang zu sagen, dass du das bist. Ah nee, in der nächsten Dreiviertelstunde ist blöde, weil solange die Radiosendung Luft, glaubt ja das keiner. Aber du kannst ja jetzt, sagen wir mal, einen Treffpunkt ausmachen mit denen. Wo wohnst denn du? Das sage ich nicht, sonst kommt noch mehr, ey. Achso, nee, ich sag... Nee, ich wollte ja gerade ein faires Angebot machen, um jetzt die Illusion zu unterstützen, dass du das wirklich bist. Kick mal, um eins ist die Sendung zu Ende. Ja. Ja? Würde ich jetzt über Radio sagen, um eins ist die Sendung zu Ende. Und ich würde gerne noch irgendwo ein Bier trinken gehen oder irgendwo einen Kaffee trinken, würde ich sagen. Ja. Und würde jetzt sagen, wo ich hingehe. Und du musst mir jetzt aber sagen, wo du hingehen könntest, dass du da mit mir in echt verwechselt wirst. Verstehst du? Ich würde da nicht hingehen, sondern du würdest hingehen. Du könntest immer sagen, ja, ich bin Kuttner. Und dann würden die das total verwechseln. Dann würden sie dir glauben. Hm. Verstehst du das? Ich verstehe es selber kaum, aber ich denke, du müsstest es verstehen. Du musst jetzt bloß... Du musst, ich renne in die Telefonzelle rein, du wartest schon da drin. Ey, das nimmt mir doch keiner ab, wenn ich sage... Das nimmt mir doch keiner ab, wenn ich sage, ich gehe jetzt nach der Sendung noch in irgendeine Telefonzelle ein Bier trinken. Und wer mich sehen will, kann mich da treffen. Das ist doch völlig debil. So dumm können ja nur so doof können ja nur Anrufer sein. Jörg, du musst jetzt eine realistische Adresse nennen, wo man sich, sagen wir mal, um 2 treffen könnte. Pentagon? Meinetwegen. Ist es schön da? Ich schätze schon. Wir können ja mal die Leute da draußen fragen. Einen Moment. Gott, jetzt wirft er wieder die Beifallmaschine an. Ja, also ich bin dann nach der Sendung im Pentagon. Aber du musst hingehen, sonst kommt das hier alle durcheinander, ja? Versprichst du mir das? Schwierig. Wenn ich die Tür aufmache, geht's rund. Ja. Hören die jetzt Radio? Ja, scheinbar nicht. dann steck ihn irgendwie Gottes in den... Ja, also, dann sieh zu, wie du mit dem Problem fertig wirst. Heirate, nimm den Frau deinen Namen deiner Frau an. Oh, Feuer. Ja, die armen Mädels, das, ja, weiß ich nicht, musst du selber wissen. Okay, wir machen erstmal Schluss, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So. Jetzt bin ich ja wieder was hier irgendwie durcheinander. Ach mal, ich habe ja noch so eine geballte, lehrreiche Musik, die ist, glaube ich, da ist jetzt, sind die jetzt zu spielen. Die hat wieder einen Hintergrund, den ich wieder jetzt ja nicht zusammenkriege. Andererseits ist sie auch nur verständlich, wenn ich den Hintergrund zusammenkriege. Andererseits kriege ich ihn aber nicht zusammen, da muss man sich selber was ausdenken. Johnny hat mir neulich so einen schönen Schlagzeugerwitz erzählt. Der, also das war eher ein Schlagzeuger-verachtender Witz, der letztendlich darauf hinauslief, dass Schlagzeuger, wenn es so größere Kapellen gibt, in denen zum Beispiel ein Schlagzeuger ist, dass die wenigstens tendenziell im Einzelfall marktet anders sein, dass die tendenziell immer die blödesten sind in so einer Kapelle, die Schlagzeuger. Und den Witz im Kopf, ohne dass ich ihn selber jetzt repetieren könnte, den Witz im Kopf habe ich jetzt zwei Musiken entdeckt, die das aufs Nachdrücklichste bestätigen. Das erste ist Stan Freeberg und danach hören wir Jimi Hendrix mit seinem Schlagzeuger hadern. Jetzt aber erstmal Stan Freeberg. Yeah! Don't let me startle you. I'm just doing the rebel yell here to kind of kick things off. You know what I mean? That I am gonna say, nobody else could miss her, not half as much as me. She cried so when I left, pardon me. Oh, that's just a shade loud on the snare drum. She's the sweetest little rosebud that Texas Avenue. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. See, now you covered up sparkle like the dew. One of the loveliest parts in the whole Texas is the only girl for me. Covered up the piccolos there with a Rio brand, with a Rio, where, what? See, my feeling is that while I love a good snare drum, I feel that volume-wise it's just a little bit too much what you're doing there, see what I mean? Now you try and hold it down, will you? Appreciate it. Where the Rio Grande, appreciate it. Where the Rio Grande is flowing and starry sky, that's better. She walks along the river on the quiet. Oh, that's so much better. I know that she remembers when they parted long ago. You know that there's just a world of difference. Mercy. She's the sweetest little rosebud that Texas Avenue. Her eyes are bright as diamonds. They sparkle like you. See now, you're slipping back in your old habits again. Why do you do that? Why do you? Texas is the only girl for me. I love a good snare drum, but you know. People, let's go back there. The snare drummer covered up the tra-la-las. We just do it again. Smart Aleck. You see how lovely that turned out? Now that's a darling part. Okay, banjo. Yuck, ducka, ducka, ducka. That's pretty. Oh, now I'm going to that's pretty. For my heart is full of woe. We'll do the things together we did so long ago. We'll play the banjo gaily. She'll love me like me. Excuse me. You ain't any kin to the snare drummer, are you? She's the sweetest little rosebud that Texas Avenue. Why do you do that? Why do you burst out like that? Irritates me. That irritates me, that's all. But the yellow rose of Texas. Hold on, you smart aleck Yankee drummer, you. You can cover up yelling, you can cover up rose, buddy, but don't you cover up Texas, or I'll stick your head through that cotton picking snare drum and secede from the band. So help me, Mitch Miller, I will. And the yellow rose of Texas will be mine forever. It's over, you idiot. Stop it. I'm getting out of here. He ruined the ending. One of the loveliest parts in the whole. Peace. Wait a second. No. Only cymbal and snare. You know, the old, very old time. Only cymbal and snare. Cymbal and snare. Real old time. No, no, no, no, not that's too fancy. No, no. Yeah, and the cymbal. Yeah. Do it without. Okay, I tell you what. Do it without the snare. Do it. Yeah, do it without the snare. And it will start like that, okay? As soon as we come in. Yeah, as soon as we come in, then you come in with the bass drum and so forth. Huh? Huh? I feel evil. Evil. If you want trouble, you come to the right place. Well, since my baby's left me, I'm on the place to jail. Cause down here on the street, okay, here we go, here we go. One, two, three, dong. You come for trouble, you come to the right place. One for the money, two for the show. Ein bisschen heftig die Blende hier, aber das ist eben Jimi Hendrix Resteverwertung, die dann aber ab und an doch großartige Ergebnisse zeugt. Das war Blues with Shoes mit einem schönen Ärger mit einem Drama am Anfang. So, wir telefonieren jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter, jetzt immer noch ein bisschen um Osterkart. Ein bisschen. Das ist dieser Jargon der Eigentlichkeit, den ich selber auch sehr hasse. Tach, wer bist denn du? Ja, ein mutloser junger Mensch. Tach. Ja, hallo Kuttner, hier ist Dete. Dete? Ja, genau. Nicht Junior? Nee. Dete. Ja. Was hat denn Dete zu bedeuten? Wo kommt denn das her? Das kommt von Detlef. Ach so. Ja. Ja, das ist ja ein Name, den ich kenne. Gut, wunderbar. Und zwar, ich habe ein ganz böses Osterwochenende erlebt. Ja? Ja, ich war nämlich über Ostern in Sachsen. Genauer gesagt, Sächsische Schweiz, da unten hinter Dresden irgendwo. Ja. Ach, seid ihr auch so Verrückte, die immer so rumklettern dann an den Bergen? Nee, die habe ich nicht gesehen. Aber die Leute sind da trotzdem ziemlich merkwürdig. Die lassen eigentlich in eine Jugendherberge oder man muss in irgendwelchen kalten Zimmern schlafen und das für 30 Mark die Nacht und so. Ganz krasse Gegend da unten. Ach, da hast du dann zum ersten Mal, dass man selbst im eigenen Land Ausländer sein kann, gewissermaßen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Weil du gewissermaßen Bundesausländer. Und da konnten die dich dann nicht so leiden? Also die haben wahrscheinlich sämtliche Außengeländer da nicht so richtig mögen können. Und wie sah das dann aus? Dann musstest du irgendwie in Straßenbahnhaltestellen übernachten? Naja, ich war zum Glück mit Auto unterwegs. Konnte man dann im Auto schlafen. Aber bei Minusgraden ist das auch nicht unbedingt so angenehm. Und wenn dann auch ein Hund dabei ist, sowieso nicht. Ach, und dann haben die noch ekliges Wetter gemacht in Sachsen, offensichtlich für dich. So, also Gott, ist das gemein. In Brandenburg hatten sie ja wohl den Sonnenschein gemietet. Also ja. Wir sind am Freitag Brandenburg raus. Und sofort fing das an, sich zu bewölken und wurde immer dunkler. Und in Dresden fing das dann an zu regnen. Und am Montag beim Rückweg hörte das dann langsam auf, so langsam, wie wir dann näher kamen. Ach, da haben die extra schlechtes Wetter für ungelittene Touristen gemacht. Ja, ja, nur. Ach, ist das üblich. Außerdem beuten die da die Leute nur aus, ohne Ende. Die versuchen mit allem möglichen Kohle zu machen da. Ist es denn bei dir, ist es ihnen da gelungen? Naja, eigentlich schon, leider. Weil ja? ich keine andere Wahl hatte. Weil du immer wieder drauf reingefallen bist und eine Fanta-Büchse für 8 Mark gekauft hast? Nee, so in der Art nicht, sondern dass man mal eine Dusche brauchte und schlafen wollte irgendwo, weil das geht ja nun doch nicht unbedingt im Auto ständig. Und dass man dann halt ein Zimmer für 26 Mark nehmen muss, was völlig kalt ist, wo man unterm Fenster zwischen Mauerwerk und Fenster durchgucken kann. Und das nannte sich dann auch noch Jugendherberge. Ja, und Duschen war extra zu bezahlen? Nee, das war eigentlich nicht extra zu bezahlen. Das war drin, aber das Wasser war kalt. Ach so. Irgendwie mehr Kaltwasser als Warmwasser und naja, also das war früher mal irgendwie ein Sporthotel und die haben da seit 20 Jahren nichts dran gemacht an dem ganzen Haus. Das sah richtig gut aus. So, dass es sich jetzt aber im Grunde jetzt, sagen wir, einfach eigentlich ein scheiß Osterwochenende war? Aber sich schwer jetzt zu einer direkt explizit formulierbaren Katastrophe formulieren, kaum lässt. Naja, Katastrophe in dem Sinne, dass das halt nicht unbedingt Spaß gemacht hat. Ja, na das ist ja auch schön. Das ist ja schon fast Katastrophe. Doch, eine Katastrophe hatte ich nämlich doch, und zwar am Montag. Da wollte ich mir bei meiner Freundin einen Kaffee kochen mit so einer italienischen Kaffee, mit Druck, mit Wasserdampf und so. Ach, prima. Und dann war das Ventil wahrscheinlich. Nee, da habe ich vergessen, eine Siebruf zu machen. Und dann hat sich der ganze Kaffee irgendwie verstopft und irgendwann hat es Peng gemacht und die ganze Küche war voller Kaffee. Toll. Jetzt darf ich die Küche tapetieren und neu malern und so, weil das halt richtig gut alles voll Kaffee war. Aber deine Freundin finde ich nach wie vor nett. Naja, ich hoffe doch. Die will erstmal die Ergebnisse deiner Malerkünste sehen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber danach wird sie dich noch viel netter finden. Vor allen Dingen würde ich... Ich spreche aus Erfahrung, damit kann man Frauen beeindrucken, wenn man ordentlich Wände weißen kann zum Beispiel. Ja, was heißt schön wert, wenn es weiß wird, die will die Wände quietsch-orange haben. In der Küche, quietsch-orange. Ey, man kann Frauen noch damit beeindrucken, dass man Wände orangen kann. Na, ich weiß nicht, ob das so einen tollen Eindruck macht in der Küche. Bei der Frau schon. Wahrscheinlich. Ja? Die lacht dich schon tierisch ab. Ach, die freut sich echt schon? Ja. Ja, dich da so mit Malermützchen auf der Leiter stehen zu sehen? Genau. Gib mir doch mal deine Freundin schnell mal her. Ja, die kommt schon. Hey, guten Abend. Hallo, Katastrophenfreundin. Sag mal, das sieht doch aber eigentlich auch wahrscheinlich ganz, sagen wir ein bisschen aus wie in schöner Wohnen, wenn jetzt, sagen wir so kleine Kaffeekrümel an der Wand. Wie war, sah die denn vorher aus? Von der Farbe auch schon orange? Nee, weiß. Weiß. Gut abgesetzt mit lila und schwarz. Und hattet jetzt nicht so was dezentet, dass man, sagen wir mal, größere Tapetenstücke rausschneiden könnte, nur einen Rahmen rummachen müsste und du dann durchaus in die Zahnarztpraxis hängen könnte? Nee, ist nicht gerade gleichmäßig, aber so quietsch-orange und schwarz, gut abgesetzt, kommt auf jeden Fall edel. Orange und schwarz? Mhm. Klar. Legst du deinem Freund auch immer manchmal die Sachen raus, wenn der so zur Arbeit geht? Nee, ich schneide ihm manchmal die Fingernägel. Du schneidest ihm die Fingernägel, echt? Jo. Und das machst du jetzt aber vorsichtig, wo er die in Aussicht gestellt hat, die Küche zu malern. Ja, klar. Also Sachen legst du ihm nicht hin. Nee, du. Das hat er sich verbeten, wa? Seitdem er von den Kollegen so gehänselt wurde. Jo, na gut, warum soll eine Küche nicht auch orange und schwarz sein, wa? Ja, los. Freies Land hier. Ich geb ihn dir mal. Ja, die Sachen suche ich mir noch selber raus. Ich glaube, sonst könnte ich mich nirgendwo mehr sehen lassen. Ja, wobei, das macht natürlich auch schon einen fashion Eindruck, wa? Pass auf deine Finger auf. Gut. Tschüss. Ich versuche das. Ja, ciao. Hallo? Hallo? Hey, Kuttner. Tag, wer bist denn du? Toni. Ich hab das letzte Mal auch angerufen, vor 2 Wochen. Schön. Ich will dir was sagen. Ich hab das nicht so gemeint, wie du es verstanden hast. Ich fand deine Sendung eigentlich ganz geil. Was hast du gesagt? Was hab ich denn gesagt? Ja, du hast gesagt, du hast so verstanden, als wenn es nur so ein fieser Anrufer ist, der dich nun fertig machen will. Von denen zitter ich ja auch immer. Nee, wollte dich aber nicht fertig machen. Naja, da komme ich trotzdem schnell ins Schlottern hier. Ja, ich habe trotzdem Ostererlebnis und ein bisschen mehr was Nachdenkliches. Und pass auf. Wir hatten so die Oma zu Besuch und den Onkel. Der ist am Montag gekommen. Und da hat er ein bisschen sehr viel Schnaps getrunken. Was für Schnaps? Schnaps, Osterwasser. Wessi-Schnaps, hast du gesagt? Nein. Was für Schnaps? Unser Onkel. Ja, und euer Onkel, aber du hast doch so ein, war so ein bestimmter Schnaps? Osterwasser. Nee, vorher. Irgendwie ein Dingschen-Schnaps, hast du gesagt. Zu viel Schnaps, habe ich gesagt. Zu viel Schnaps? Na ja, und danach hat er die Oma nach Hause gefahren. Mit dem Auto? Ja, na ja, klar. Oh Mann, und wo denn, wo? Ist das auf dem Dorf? Ja, bis nach Berlin. Oh. Na, wieso habt ihr denn den besoffenen Opa mit der Oma losgelassen? Ja, wie soll die Oma sonst nach Hause kommen? Ach Kinder, das ist aber auch echt Oma-verachtend, was ihr da macht. Ja, und das Nachdenkliche an der Sache war, dass ich 2 Tage später, also heute sozusagen, hier also Nachrichten gehört habe und da waren also... Lauter Autounfälle beschrieben. Ja, die Hauptursache für die Osterunfälle war Alkohol. Osterwasser. Da war doch so der Punkt, da hat so einen kleinen Klick gemacht, ne? Ja. Und jetzt hast du wenigstens draus gelernt? Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird die Oma aufs Moped geschnallt und von dir nachher in die Pfanne haus oder was? Na, halt nicht unbedingt. Naja, gut. Ja. Ist nochmal ohne Katastrophe abgegangen bei euch? Ja. Und du bist aber geläutert aus dem Osterfest hervorgegangen? Naja. Obwohl ein bisschen Osterwasser hat die Gurke getrunken. Jetzt muss irgendwie in der Familie liegen bei euch, wa? Naja. Naja. Okay, danke dir für deinen doch sehr ins Nachdenkliche gehenden Anruf. Ja. Ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Mensch, Maja, stellt sich dann doch schnell Betroffenheit ein in so einer Radiosendung. Ich habe jetzt aber erstmal noch einen Punkt. Ich spiele jetzt eine Musik, zu der ich aber erzählen muss, dass es echt eine ganz wunderbare Musik ist. Dass es eine Platte ist, die von mir eine Traumplatte ist, die ich seit 10 Jahren kenne, nie besessen habe, die ich mir damals irgendwann ausgeborgt habe, immer auf Kassette überspielt. Dann war die Kassette weg und dann war ich immer ganz traurig und da habe ich sie lange gesucht. Und jetzt hat mir ein netter junger Mensch, wobei aber jung ist, weiß ich nicht, der heißt Albert. Albert ist eher ein Name, wo man davon aussehen kann, dass der Mensch dann nicht mehr ganz so jung ist. Albert hat mir die Platte geschenkt. Per Ubu, The Modern Dance. Und darüber freut mich echt ziemlich doll und würde an der Stelle jetzt quasi nochmal österliche Grüße an Albert schicken und muss jetzt natürlich dann auch gleich den Titelsong spielen. Per Ubu, Modern Dance. Und dann kommen die Nachrichten. Silly. Es wurde 0.31 Uhr. Fritz Kurzinfo. Rückkehr. Die 11 von der Türkei ausgewiesenen Deutschen sind am Abend in Frankfurt am Main angekommen. Die Menschenrechtler berichteten von Folterungen kurdischer Dorfbewohner durch türkische Soldaten und vom Einsatz deutscher Waffen gegen Kurden. NATO-Einsatz. Auf Anforderung der Blauhelme kreisten gestern zwei amerikanische Kampfflugzeuge über Sarajevo. Serbische Einheiten hatten die Straße zwischen den bosnischen Hauptstädten und dem Flughafen angegriffen. Plädoyer. Im Namen der Europäischen Gemeinschaft setzte sich in New York Frankreichs Außenminister Jupp für das unbefristete Weiterbestehen des Atomwaffensperrvertrages ein. Drohung. Russlands Außenminister hat Militäraktionen in den übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken angekündigt, sollten diese die Rechte russischstämmiger Bürger weiterhin missachten. Fußball. Borussia Dortmund verlor im Halbfinale des UEFA Cups gegen Juventus Turin mit 1:2 und ist damit ausgeschieden. Auch Bayer Leverkusen schied nach einer 0:3 Niederlage beim AC Parma aus. Wetter. Nachts zum Teil noch Regen, Temperaturen 2 bis 5 Grad, im Tagesverlauf ebenfalls aufkommender Regen. Werte im Fritz-Radio-Land dann zwischen 8 und 11 Grad. Verkehr. Eine Meldung aus dem Stadtverkehr Berlin-Schöneberg-Wilmersdorf, Autobahn A100 Richtung Funkturm. Zwischen Schöneberg und dem Hohenzollerndamm sind die linke und die rechte Spur bis 5 Uhr wegen Straßenarbeiten gesperrt. Da dort drei Spuren sind, ist demzufolge die mittlere Spur frei befahrbar. Hallo, hier sind Thorsten und Hannes. Wie? Was? Wer? Von Fury in the Storehouse. Und wir kommen nach Berlin. Aha. Mit unserem neuen Album The Hearing in the Sense of Balance. Ach so! Klasse! Let's go! Fury in the Slaughterhouse. Live in Berlin. Mittwoch, 10. Mai im Tempodrom. Get on it. Präsentiert von... Na, ihr wisst schon. Dan Merkel. Wenn Fury, dann Fritz. Fritz. Oh! 5,6 Megahertz. Startzentrale bitte melden. Ich schalte um. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung, gewartet haben. Guten Abend, wir haben Sie schon erwartet. Steigen Sie doch bitte zu uns in den Wagen. Wenn ich uns mal vorstellen darf, mein Name ist Hauptwachtmeister Brandt. Das ist der Genosse Hauptwachtmeister Müller, unser Fahrer. Und hier hinten sitzt unser dritter Mann, Meister Hildebrandt. Guten Abend. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. So, so schindet man Zeit. War, hat man seine Jingle-Maschine hier und spielt den ganzen Rotz runter, der da drauf ist. 27 Minuten noch. Das ist echt ein hartes Brot manchmal. Was machen wir jetzt? Müssten ja eigentlich irgendwie weiter telefonieren. Vielleicht machen wir sonst. Ach, wir machen so ein bisschen Schnelldurchlauf mit Musik unterlegt. Einverstanden? Schöne Musik haben wir da. Kinder, und ihr müsst euch jetzt versuchen, einfach ein bisschen zusammenzureißen und eure Osterkatastrophen, weil es sind ja noch so viele Anrufer, vielleicht in drei Sätzen zu formulieren. Bin ja gespannt, ob das geht. Optimistisch bin ich nicht, aber gespannt. Hi, wer bist denn du? Ja, mein Telefon ist von Siemens. Dein Telefon ist von Siemens? Ja. Das reicht, glaube ich, als Beitrag zur Katastrophe. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo, Tag? Hallo? Ey, Kinder, jetzt verarscht mich hier nicht. Hallo? Hallo, Kuttner, hier ist der Henry. Henry! Bei uns war in Sachsen sehr schöner Schnee am Freitag. Und da bin ich nach Oberwiesenthal gefahren mit meinem Kumpel Heidel. Und 10 Kilometer, nachdem wir aus dem Ort rausgefahren sind, da sagt er ja, ich habe irgendwas vergessen. Hat er seinen Ausweis vergessen, zurückgefahren. Das Zweite, was noch passiert war, das war dann, dass die Waschanlage noch kaputt gegangen ist. Und da haben wir dann die spritzig nasse Straße dann halt noch irgendwie so überqueren müssen bis Keilberg, der beim Fichtelberg liegt. Henry, lass mich jetzt an der Stelle einwenden, das war eine Katastrophe für Arme. Ja, aber ich habe mir dann zum Glück noch Neues kaufen können, irgendwann in Oberwiesenthal, und da ging das dann rückzu wieder zumindest glatt. Okay, danke, tschüss. So, Katastrophe in zwei Sätzen, hast du eine? Ja, guten Morgen, Herr Dr. Kuttner. Ja, guten Morgen. Ja, jetzt mach ja nicht so eine Titelhuberei, sondern erzähl eine knackige Katastrophe. Knackig, die richtig ja, ja. In der Sprache der Werbemenschen müsste die irgendwie cross sein. Wie bitte? Knackig in zwei Sätzen? Ja. Am Ostersonntag im Suff, beinahe den Finger abgehackt. Schön. Schön, prima, ja. Haben wir lustig gelacht. Ja, also eher eine Beinahe-Katastrophe. Naja, also große Narben und so, lustig Blut gehabt, aber... Naja, ja. Verhältnis zur Musik verändert sich, wenn man mit 9 Fingern Klavier spielt, wa? Nun, naja. Okay, tschüss. So, Tag. Hallo. Heiko. Heiko. Falco. Halko. Halko? Falco. Falco. So wie der mal gesungen hat, da ist also der. Aber der war mit C, ich bin mit K. Toll. Falco, hast du jetzt eine Katastrophe, eine kurze? Naja, eine Katastrophe sogar. Eine für mich und eine für meine Freundin. Für wen? Für meine Freundin. Ja, erzähl mal erstmal die für deine Freundin. Dass er mit ihrem Herzen unglücklich wird. Weil du sie gleich rausschmeißt? Nein, weil sie sich selber rausgeschmissen hat. Ach so. Mhm. Oh, das ist jetzt aber eine Drohung, deren Zweck irgendwie sehr leicht zu durchschauen ist, muss ich mal sagen. Nee, ich muss die ganze Sache ein bisschen aufhellen. Das ist so, sie wird also unbedingt einen Typen heiraten, den sie gar nicht lieb hat. Bloß weil sie ihren Eltern Genüge tun will und weil sie diesem Typen nicht wehtun will. Und ach, da gibt es echt noch Frauen, die heiraten, weil ihre Eltern wollen, einen bestimmten Typen? Ja. Vielleicht solltest du dich mal versuchen, bei ihren Eltern beliebt zu machen. Habe ich ja schon. Und das ist irgendwie voll in die Hose. Das wird doch eine Katastrophe. Erzähl mal, wie man versucht, sich bei falschen Eltern beliebt zu machen. Naja, mit der Mutter klappt es ja schon. Bloß der Vater ist halt so ein bisschen Stinkstiefel. Ja, weil er jetzt Angst hat, dass du mit der Mutter durchbrennst. Hast du dir das schon mal überlegt? Sprachlosigkeit auf Seiten des, des Anrufers? Ja, überleg noch. Überleg einen Moment weiter. Oh wei, oh wei. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin Astrid. Astrid, eine Katastrophe in drei Sätzen? Ja, eine ganz wunderbare Katastrophe. Ich habe am Donnerstagabend, als ich mich auf ein schönes Osterwochenende gefreut habe, erfahren, dass ich arbeiten muss, dass sie um 5 Uhr aufstehen. Das fand ich schon katastrophal genug. Dabei habe ich mir jetzt aber wunderbarerweise anscheinend noch ein Floh eingefangen und eine Ohrenentzündung. Jetzt wird es zu intim, wenn ich frage, was du da gearbeitet hast? Altenpflege. Altenpflege? So, Hauspflege. Ja, dann bin ich ja doch beruhigt. Ja, nee. Das war die Katastrophe. Ja. Und wie verträgst du dich da mit deinem neuen Mitbewohner? Na, nicht so gut. Ich suche ihn gerade. Aber ich ihn einfach nicht. Also wird er mir wohl noch etwas erhalten bleiben. Ach, musst du verstehen, er ist schüchtern. Aber solange er zu essen hat, jetzt noch, oder? Ihr werdet schon auf Freundschaft schließen. Na, ich leg da nicht so großen Wert drauf. Aber wenn sich nicht vermeiden lässt. Ach, der Flo schon. Ist ein männlicher wahrscheinlich. Ja. Tschüss, Astrid. Ciao. Hallo? Hallo? Hey Mann, ich kann doch ja nicht immer gegen das Mikrofon bummern. Tag. Eben nicht, muss ja nicht sein. Tag, hallo. Herr Kuttner. Wer bist denn du? Und die CDU die Wahl gewonnen hat. Wie bitte? Mein Herz gehört ja dem Kanzler. Zitat Ende. Ja, habe ich gesagt, den Satz. Weiß ich auch sehr genau, dass ich den gesagt habe. War das jetzt alles? War offensichtlich alles. Hat er gedacht, kriegt er eine Backpfeife. Weiß ja nicht, dass er nur am Telefon war. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier sind Natascha und Janine. Wer? Natascha und Janine. Natascha und Janine? Ja. Ihr ruft im Doppelpack an. Ja, genau. Weil so ist es leichter. Genau. Aber ihr redet mit einer Stimme. Ja, so ist es. Ja, andere reden ja mit gespaltener Zunge. Ja, wir nicht. Wer bist denn du jetzt? Ich bin Natascha. Schön. Natascha, ja. Eine Katastrophe in drei Sätzen? Wenig in drei Sätzen. Kriegst du die hin? In drei Sätzen eine Katastrophe? Nee, ich bin noch kein Schnellsprecher. Nee, das hat ja nichts mit Schnelligkeit zu tun. Wenn du Thomas Mann wärst, dann würde es, sagen wir mal, 15 Minuten dauern, deine drei Sätze. Ja, okay. Aber du bist ja nicht Thomas Mann, du bist ja Natascha. Ja, so ist es. Aber kriegst du trotzdem drei Sätze zusammen? Ich kann es probieren. Kick mal, mindestens in 9 Worte. Aha. Subjekt, Objekt, Prädikat. Ah ja. Oder andersrum, Subjekt, Prädikat, Objekt? Ja, ich glaube, so war's. Okay, also... Vielleicht durcheinander. Na gut, 9 Worte. Okay, also... Zwei Worte sind schön weg. Wie bitte? Mein Finger ist das Gelenk gerissen. Meinem Finger ist das Gelenk gerissen. Ja, okay. 6, hast du 3 Worte. Das ist schade. Gut. Prima, danke ich dir sehr für den Anruf. Okay, hallo Finn, wollte ich noch sagen. Okay, und hallo Jörn, also. Hast du mich damit gemeint? Dann könntest du doch direkt sagen, was du meinst. Nee, eigentlich nicht. Ach, schade. Ja. Tschüss, Natascha. Okay, ciao. Grüß, wie hießen die andere? Janine, ich geb sie dir mal. Ach so. Hi, Sweetheart. Oh. Na du? Hoi, hoi, hoi. Janine. Ja. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck am Radio entsteht. Ach Quatsch, wird schon nicht. Nee, ich weiß nicht. Schade. Irgendwie ist es heute voll das blöde Thema. Ich weiß auch nicht. Also man fällt einem irgendwie gar nicht so das Geile dazu ein, wa? Ey, wir freuen uns voll mal aufs Erz. Naja, das ist ja auch nichts, was einem einfallen soll. Das ist ja sowieso eine Sendung, die eigentlich aus so einer Erfahrungshumusschicht wachsen kann und muss. Ey, kann es sein, dass du deine Sendungsthemen immer so 2 Tage vorher so raus überlegst? Nee, so langfristig arbeite ich nicht. Nee. Naja, ich weiß nicht, irgendwie so. Du dachtest dir so bestimmt am Ostertisch hoch. Ah ja, das Gérald Philippe ist abgebrannt. Naja, werde ich mal darüber ein Thema machen oder irgendwie so, ne? Ja, dachte ich. Ja. Na, aber erwartest du jetzt, sagen wir mal, dass ich als Zielgruppe jetzt den Fantasiebereich von 17-jährigen Mädchen. Oh, ist nett, dass du uns auf 17 schätzt, doch. Naja, ich bin, das ist alte Schule, hier steht ein Kavalier. Oh ja, ist geil von dir, danke. Ja, wenn du sehen würdest, dass er hier sitzt, dann wärst du ein bisschen enttäuscht da. Aha, naja. Nee, wir wollten eigentlich nur so loswerden, unbedingt, dass wir morgen uns, also was heißt morgen nachher, so innerhalb so ungefähr 19 Stunden, im Lindenpark befinden und uns so geil abgrünen werden beim Ärztekonzert. Ach, da spielen morgen die Ärzte, echt? Ja, spielen morgen die Ärzte. Hi. Freuen mich schon total. Ey, die machen doch, aber da muss man doch immer Schlüpfer werfen, habe ich gehört, oder? Nee, BHs. BHs, richtig, habe ich wieder verwechselt. Ja, du hast Sprechung mit denen gemacht, du weißt es nicht mehr. Ja, da waren die aber, glaube ich, total sauer. Echt? Wieso? Na, weil sie auch mit Schlüpfer werfen wollten und jetzt aber im Ü-Wagen saßen. Ja, na klar. Ja. Ja, mach mal wieder irgendwie, es ist voll lustig. Grüß die Ärzte schön. Bitte? Ja, klar, machen wir, logisch. Ja. An die ist ja kein ran. Das sind ja auch so richtig Superstars, war? Die möchte man ja alle mal anfassen als junges Mädchen, oder? Oh ja, doch, warum nicht eigentlich? Ehrlich? Sind die denn niedlich? Bitte? Findet ihr die niedlich zum Beispiel? Niedlich nicht direkt, aber total göttlich. So göttlich? Auch zum Knutschen zum Beispiel? Ja. Echt? Ja, na klar. Mann. Ey, wie waren die in so einem Studiozimmer? Ne, die waren da ernst, weil ich hab sie nicht geknutscht. Ich hab jetzt auch keine BHs geworfen. Ja, ist mir logisch. Ich meine, wie waren denn so? Waren die cool drauf oder waren die doof drauf? Oder wenn du, uns kam es ja so vor, du kommst ja nicht so zu Wort, wa? Ich glaube, die waren am Anfang ein bisschen sauer, dass sie erst nicht so zu Wort kamen. Ansonsten war es ein Armdrücken. Und die waren aber auch ja nicht im Studio, die saßen irgendwo im Übergang. Ich hab sie ja nicht gesehen. Ja, ja. Ist ja langweilig. Ja, war, Mensch. Ansonsten könnte ich mich jetzt hier noch ein bisschen im Glanz der Ärzte sonnen. Tut mir sehr leid. Och, Mann, schade. Ach, schade. Überleg dir mal, ist schon toll, wenn man einen kennt, der die Ärzte kennt, wa? Ja, schon cool, doch. Ah, das wäre klasse. Ich kenne den, der die Ärzte kennt. Ja, echt? Ja, ich sag aber nicht, wer. Nee, wir kennen auch welche, die Ärzte kennen. Oh, wir waren doch schon bei Bela. Huhu, schön. Cool, ne? Danke. Wie? Bist du neidisch? Ja, jetzt bin ich ziemlich... glaube ich. Ja. Lass dich auch so an. Okay, wollen wir erstmal Schluss machen? Kann ich noch eins loswerden, bitte. Ein Gruß? Nee, kein Gruß. Und zwar, du hattest dich ja so Stunden vorhin mit Daniela unterhalten, die mit ihrem vollen Fund, ey, die hat dir so einen Knopf an die Backe geredet, die war so voll ätzend, ehrlich. Wer denn? Daniela mit ihrem vollen Fund. Was denn für einen vollen Fund? Ja, die mit der zweiten Hand? Nee, die komische, ich weiß nicht, was das war, diese komische da, die gesagt hat, ja, und dann war ich da vor der Tür und ich hab dann, das Kind wurde ihren Mund zugehalten. Doch, das war die mit der zweiten Hand. Echt? Ja, genau, mit der zweiten Hand, genau, die war ein bisschen stressig. Und warum unterhältst du dich immer mit so niveaulosen Leuten so lange? Das ist jetzt irgendwie eine direkte Frage, die ich jetzt aber vermeiden würde, direkt zu beantworten. Ey, komm, ja? Du meintest einmal so... Hä? Ich hoffe, du verstehst mich. Wie bitte? Ich verstehe dich. Du meinst immer so, du magst nur so kluge Frauen, aber irgendwie kamen die mir nicht so klug vor. Ach, klug oder nicht klug, nett müssen sie sein. Ja, wir sind nett, ne? Ihr seid total nett. Ey, ich weiß, wir sind so göttlich. Ihr seid so göttlich, tschüss. Ciao. Hi, wer ist denn da? Ja, hi, hier ist Lotte. Lotte. Warte mal, ich hab keinen Bock mit dir zu reden. Ach so, ne? Meinst du mich jetzt? Wen meinst du denn da? Das ist mir auch noch nicht passiert. Ja, gerne. Kannst du ein bisschen lauter machen bei dir? Hi, Kutte. Hey, was ist mit Lotte los? Ah, Lotte hat keinen Bock, die sitzt hier gerade im Bett. Anna, sag mal, da stellst du da deine Freundin an oder deine Frau, dass sie hier anruft? Du liegst schon längst und jetzt willst du hier reden. Hey, ich arbeite noch, Mensch. Was arbeitest denn du? Ach, ich sitze am Computer. Ach, das nennst du arbeiten? Ach ja. Ja, und Spielzeug kriegt der Sterne, nehme ich an. Nee, aber... Oh Gott, jetzt hast du jemanden getroffen. Sterne. Wie? Hast du Krieg der Sterne gesehen am Wochenende? Nee. Wieso denn nicht? Na. Ist doch ein cooler Film, oder? Ja, ich hab ihn ja nie gesehen. Ja, ich denke, du kennst den, ist doch ein Kultfilm, oder? Nee, ich hab ihn überhaupt nicht gesehen. Aber ist pädagogisch wertvoll, würde ich meinen. Meinst du echt? Ja, doch. Irgendwann ballern und so, ne? Ich überlege gerade, ob ich überhaupt Fernsehen gekickt habe. Na und? Nee, ich wollte mir ankicken, der Wizard von Oz, wie heißt denn das hier? Das haben sie irgendwo in der ARD gezeigt. Das ist echt ein klasse Film. Aber ja, der kommt natürlich nicht mit Sterne, kriegt der Sterne mit. Nee, na wahrscheinlich nicht. Ist halt kein Hollywood-Streifen, oder? Doch, das ist ein Hollywood-Streifen. Ist auch ein Hollywood-Streifen. Ja, aber aus den Glanzzeiten von Hollywood. Vor der Erfindung des Computers, wenn du verstehst, was ich meine. Ach, jetzt willst du mich beleidigen, weil ich am Computer sitze, oder? Ey, wenn ich jemanden beleidigen will, dann kriegt das erstens noch auf die Reihe, zweitens merkt das direkt und drittens hört sich das wirklich an wie eine Beleidigung. Das war doch keine Beleidigung, das war eine vorsichtige Nachfrage. Wenn das überhaupt eine Frage war. War das überhaupt eine Frage? Frag mal deine Freundin, die hat dazu gehört. Momentchen mal, ja? Ja. Lotte, war das eben eine Frage? Ich habe gar nicht zugehört. Ich kann nicht gleichzeitig ihn hören und das Radio und die. Ey, Lotte, das ist aber ein bisschen fett. Du kommst ran, sagst, du willst erstens nicht mit ihm quatschen und zweitens hörst du nicht mal zu. Ich habe nur den Telefonhörer bedient. Würdest du vielleicht, weil dein Gatte jetzt wahrscheinlich die Arme nicht mehr da vom Computer wegkriegst, ob du einfach auflegst? Irgendjemand muss es ja machen. Ja, eben. Okay, tschüss, Lotte. Alles klar. Ciao. Tschüss. Da versucht sich der Kerl noch dazwischen zu werfen, zwischen Telefon und Hörer. Mal sehen, ob es ihm gelungen ist. Hallo? Da bin ich. Ey, wirst du Lotte wohl nicht unterbrechen, wenn sie den Hörer auflegen will? Ach nee, ich muss den jetzt wieder wegtragen, weißt du? Ich nee. Hab nämlich so ein tragbares Telefon, weißt du? Ah ja, ich werde jetzt mal die Interessen von Lotte wahrnehmen und selber Schluss machen. Und okay, du trägst es weg, Ehrenwort. Ja. Tschüss. Tschüss. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nämlich noch schnell eine Musik spielen, die ja auch im inzwischen abgebrannten Gérard Philipp am Wochenende stattgefunden hat. Das war, habe ich vorher nicht gesehen, noch nie vorher gesehen. Mecca Normal, echt eine total nette junge Frau und einen Gitarrist, der ein bisschen aussieht wie Kunstprofessor, aber ganz wunderbar Kreise, rhythmisch Kreise mit dem Arm, wo das Plektrum eigentlich Plektron ist, irgendwie schlagen kann und dadurch Musik erzeugt, die interessant. Kinder, das ist echt nicht so leicht, Musik anzusagen. Und wenn ich mir hier Mühe gebe und versuche, mal eine etwas extraordinäre Ansage zu machen, dann müsst ihr da nicht jetzt vom Radiogerät sitzen und euch darüber amüsieren, dass das ja nicht so einfach ist. Das ist nicht so einfach. Mecca Normal, tolle Musik, tolle Frau und super Gitarrist. Die haben gerade eine neue Platte rausgebracht. Das ist nicht die neue Platte, sondern das ist eine ältere Jart Up, heißt die. Man hat ja so als Radio... Das Ding müsste eigentlich von alleine stehen bleiben. Macht's nicht, sondern spielt einfach weiter. Das ist total fies, wenn jetzt sich die CDs irgendeinen verschwören. Man hat ja als Moderator so im Radio des Öfteren die Situation, dass man überlegt, Mensch, wie bringt man das jetzt bloß dem armen Hörer bei? Wie bringe ich euch jetzt bei, dass die Sendung zu Ende ist? Vielleicht indem ich, also sind zwar noch 5 Minuten eigentlich, aber das bringt jetzt nicht mehr nochmal anfangen zu telefonieren. Darum spielen wir irgendwie vielleicht ein bisschen Musik und ich werde vielleicht noch ein kurzes, weil das hat mich ja neulich so beeindruckt in der letzten Sendung, Himpelchen und Pimpelchen. Die junge Frau, die konnte und die angesagt hat und so ja die Daumen entsprechend bewegen konnte. Und dann hat sie mir ganz freundlicherweise eine Fotokopie von wichtigen, schönen so Kindergedichten, Kinderversen zugeschickt und eins trifft echt wie die Faust aufs Auge, das werde ich dann jetzt hier spielen und dann kommt nochmal eine ganz große Kitschnummer, aber die ist eigentlich nur eine Kitschnummer, weil sie so großartig ist und weil sie inzwischen extrem bekannt ist, ist Jacques Brel mit Amsterdam. Ich lese nochmal einen kurzen Text, der einfach zeigt, wie die Welt so ist. Ich hab ein bös Schätzle, wenn's immer so bleibt, stell ich's in den Garten, dass es Vögel vertreibt. Jacques Brel. dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Ja, was das betrifft, bin ich ja nicht blöd. Ich nehme noch ein bisschen Beifall mit. Vielen Dank. Ja, ist durchaus angemessen. War, glaube ich, eine tolle Sendung. Wie ihr überhaupt immer daran denken solltet, dass es nicht darum geht, dass ihr da Spaß vom Radio habt, sondern dass sich der Moderator hier wohlfühlt. Ich habe, glaube ich, wieder Gelegenheit, mich in 2 Wochen wohlzufühlen. Damit will ich nur ganz vorsichtig andeuten, in der nächsten Woche gibt es keinen Sprechfunk, sondern irgendwas anderes. Und in 2 Wochen gibt es dann im Radio hier wieder Sprechfunk. Und vorher, da will ich jetzt euren Zeuschlerisch sagen, da können wir uns im Fernsehen sehen. Jetzt am Freitagnacht geht's da dann irgendwie weiter. Ist dann also vom Freitag zum Samstag um 0 Uhr. Ich sage, ganz cool, wie ein flotter Moderator. Tschüss Kinder, eine schöne Woche noch und hinter mir steht schon, lauert, möchte ich fast sagen, lauert Mario Neumann, der jetzt versucht, hier einen Nightflight zu machen. Da bin ich sehr gespannt, ob ihm das gelingen wird. Ich drück ihm die Daumen. Tschüss. Ach man, Kinder, jetzt stelle ich mich auch noch so dämlich an. Dann mache ich hier schon den coolen und dann klappt's nicht. Tschüss jetzt. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der Ball war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen Steve. Kuttner hat hier seinen Blend-Okay gegeben. 1:01. Night Flight. Ja, am heutigen Tag mit Manuel Neumann. Ich würde jetzt gerne den Kuttner und seinen neuen Föhnhaarschnitt outen. Das kann allerdings nach hinten losgehen und sozusagen auf mein eigenes Haupt zurückfallen. Das lassen wir dann mal lieber sein. Und an dieser Stelle vielleicht auch mal, wir werden am Morgenabend im Blue Moon darüber reden. Das klappt noch nicht hier, Kuttner, wie du mir das hier so hinstellst. So ist es schon schöner. Über Musikgeschmack nämlich. Da kann man sich auch zwischen Kuttner und mir streiten, was das Thema Musikgeschmack angeht. Das werden wir dann aber morgen machen. Kannst du dann auch kommen, mein Lieber. So, wir fangen jetzt mal an, damit wir gleich wissen, wo der Hammer hängt. Hier erstmal die kleine Warnung. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, ho, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty low slut.